Okay, komm, Steffen, los, ab, wir müssen. Wohin? Wir müssen jetzt schnell ab in den Aufzug, komm. 13. Etage wieder? Ja, oder? Ja, bist du bereit? Ja, so bereit war ich noch nie. Ja, dann geht's los. Sie haben Etage 13 erreicht. Etage 13, der Podcast rund um Filme, Games, Serien und vielem mehr. Ihre Gastgeber sind Steffen Liebschner von den Comic Cookies und Bastian Richelzagen von Der Komiker. Herzlich willkommen auf Etage 13. Herzlich willkommen hier in der Etage 13 und wenn ihr es richtig hört, falls ihr das auf der Aufnahme hören solltet, die Etage 13 ist diesmal mobil geworden, nämlich mit mir, dem Basti und dem Steffen, hallo. Genau. Und beim Steffen muss ich mal aufpassen, weil der fährt uns nämlich und wenn er uns nämlich abgelenkterweise ins Mikrofon spricht, dann fährt er uns in den Tod. So sieht's aus. Ja, ihr habt schon richtig geraten, wir sind in einem Flugzeug. Nein, ich erkläre euch... Mayday, Mayday! Oh Gott, ich wusste es! Ah! Ich wollte kurz erwähnen, warum sind wir jetzt in einem Auto unterwegs? Ja, wir sind nämlich gleichzeitig beide in einem Raum. Es ist nicht wie sonst, dass wir uns über... wie viele Kilometer sind wir eigentlich auseinander? 250 sowas. Boah, 250 Kilometer. Ich habe die strapaziöse Reise auf mich genommen im ICE, der klimatisiert war, auch zu Weihnachten. Und habe mir gedacht, wie jedes Jahr ist ja bei uns Tradition, dass wir uns rund um Weihnachten einmal wenigstens sehen, um uns ganz doll lieb zu haben. Das ganz doll lieb haben haben wir jetzt schon hinter uns gebracht und jetzt delivern wir einfach für euch. Also wir bringen Leistung. Und das ist unsere Weihnachtsepisode. Und jetzt spielen wir den weihnachtlichen Jingle ein. Wohin fahren wir denn jetzt? Also wir haben gesagt, wir versuchen mal nach Frankfurt zu fahren, einfach mal auf gut Glück. So in der Vorweihnachtszeit ist es tatsächlich immer auf gut Glück ein bisschen. Schauen wir mal. Das Auto vor uns hat das Kennzeichen, darf ich das sagen im Podcast? Ja, ist ein anderes Kennzeichen, oder? Das Fantasiekennzeichen OFCK. Ich musste direkt das U dazwischen mir denken. Ich habe ein schlimmes Gehirn. Oh fuck, richtig. Und auch wichtig, falls hier zu Verwechslungsgefahr kommen sollte, dies hier sind nicht die Autokoleriker, sondern das ist die Etage 13. Kann ich euch nochmal empfehlen, die 7 Folgen, ich glaube es waren 7 Folgen, die ich da zu gehört gemacht habe mit deinem Kumpel von der 5 Folgen. Ich fand die sehr gut, die Autokoleriker. Hört sie euch mal an und bringt dem Steffen mal wieder Traffic auf die Seite. Sonst wird die abgeschaltet und durch ganz viel Werbung ersetzt. Dann wird das so eine Fake-News-Seite. Ja, wir sind wirklich auf dem Weg nach Frankfurt und ich darf sagen, die Zugfahrt war eigentlich relativ unspektakulär. Von daher ist das so eine kleine Autokoleriker-Folge innerhalb der Etage 13. Hä? Das ist ein Mashup. Unfassbar. Und wir haben uns diesmal auch nicht an die übliche Zeitbegrenzung von einer Stunde, die wir auch nie einhalten, gehalten, sondern diesmal machen wir frei. Vielleicht schnippelt der Steffen auch einfach die Hälfte weg, weil es wirklich mega langweilig ist. Aber das werden wir sehen. Ich kann euch eine kleine Sache erzählen, die ich auf der Zugfahrt hierhin erlebt habe. Was heißt großartig erlebt? Ich fand es sehr schön. Es ging so eine opulente Kontrolleurin durch den IC und meinte so, wer jetzt dazu gestiegen ist, der zeigt mal seine Fahrkarte. Und dann ging es irgendwann auch an mir vorbei, ich hatte meine schon gezeigt. Und dann war da so ein Kerl, so ein übelst korrekter Deutscher, der meinte so, ja, entschuldigen Sie mal, wenn da jetzt jemand schwarz fährt, ne, der wird sich ja nicht freiwillig melden, Bescheid zu geben, dass er jetzt hier erst eingestiegen ist. Und dann guckt die Freundin an, so, ja, wir vertrauen einfach unseren Kunden und hoffen, dass die ehrlich sind. Und habe gedacht, das ist mal ein richtig nettes Menschenbild bei der Deutschen Bahn. Und dann sagte sie, was glauben Sie mir, was die Leute, die richtig bezahlt haben und hier ein Ticket haben, wenn ich die 20 Mal kontrolliere, was die mir an den Hals springen würden, wenn ich die jetzt 20 Mal kontrollieren gehe. Und alle im Chor, ganz hinten alle gesessen, so, ja, wirklich so. Und ich habe gedacht, so, ja, ja, deutsche Gründlichkeit, ne? Weil wenn man einfach, deutsches Vertrauen ist einfach kein Stress, habe ich gedacht. Und es war eigentlich schon ganz nett. Ja, und hab mir für einen Abend jetzt ein Hotel rausgesucht. Steffen, willst du mal sagen, du kennst das Hotel ja wenigstens öfters vom Sehen her. Was für Legenden ranken um dieses Hotel? Dieses Hotel ist in einem alten Schlachthof. Das sagt schon alles. Ist das jetzt, das hast du mir noch gar nicht erzählt. Nein, das ist tatsächlich so. Also das heißt der alte Schlachthof. Also dieses Gebäude war früher ein Schlachthof. Okay. Ich habe auch schon beim Namen Achat gedacht, das wäre so ein Ausruf für irgendwas, was man so kriegerisch das oder sonst was macht. Das ist die Hotelkette. Ja, ich habe es mir schon gedacht. Es klang so Achat. Achat Stein Stalosch. Irgend so ein Zaubiermagiker Spruch. Und, wenn du dann nur gebogene Löffel wieder findest, dann ist alles klar, oder? Ich schicke meinen Raben vor. Los, Kodax! Ich hab hier neulich nochmal die klassischen Dinger mit dem... du musst ein Stück näher noch. Ja, noch näher, okay. Die klassischen Dinger mit dem Rab angeguckt, als du den nachgemacht hast. Ja, krass, ne? Der Rab geschissen hat. Stimmt. Vincent Raven war das. Das war Vincent Raven, Vincent genau. Raven aus der Schweiz, genau. Ja. Und... aber sehr, sehr nett das Hotel innen drin. Also es wirkt jetzt nicht wie Schlachthof. So ein bisschen... Kennst du den Witz? Wie war denn das? Wenn man Schweizer reden hört, weiß man aber nie genau, ob man jetzt einen Rettungsversuch starten soll, weil man denkt, dass der sich gerade verschluckt hat. Sehr gut. Irgendwie sowas. Apropos, wo du schon von Schlachterei gesprochen hast, da fällt mir gerade noch ein und ich bringe das Niveau jetzt wieder nach unten und mir wird wahrscheinlich wieder nachgesagt, dass ich doch so pervers bin. Aber ich habe mir vorhin auf der Zugfahrt einen Artikel zu Penisknochen durchgelesen. Mhm. Weil bei Spiegel ein Thema unten drunter. Was man halt so macht bei einer Bahnfahrt. Und hätte ich genauso und nicht anders aufgemacht. Siehste, also habe ich mir gedacht, und zwar hieß die Frage des Artikels, warum haben männliche Männer keinen Penisknochen? Und dann nicht das Interessante war da dran, Evolution, bla bla bla, war jetzt auch keine Überraschung, sondern der Witz, der drunter stand. Da hat nämlich ein User drunter geschrieben, ich versuche den Witz wieder zusammenzubringen, ich bin super schlecht im Mega-Witz erzählen, den hätte ich vielleicht vorher sagen sollen. Nein, ich fand den gut mit dem Schweizer. Und zwar sagt ein Chef, erwischt seine, also ein Metzgerchef, erwischt seine Verkäuferin beim Suppenknochenklauen. Und er will sie natürlich entlassen, möchte aber im Arbeitszeugnis sie nicht zu krass diffamieren und hat dementsprechend, schreibt er einfach netterweise in das Zeugnis rein, sie war ehrlich bis auf die Knochen. Ja, geht, ne? Also, ich fand ihn ganz gut im Lesen. Ja. Ich glaube, beim Erzählen war jetzt gar nicht so toll. Ja, mit diesen lauen Witzen und Pointen lassen wir euch jetzt erstmal kurz und wir springen gleich mal schön, denn wir fahren jetzt zusammen, der Steffen und ich, wie ihr gehört habt, nach Frankfurt und da hören wir uns gleich ganz lecker wieder. Außer Steffen, du möchtest noch einen Witz erzählen. Ich einen Witz erzählen? Ja. Nee, jetzt nicht. Machen wir aus, wie viel gerade das ist. Alles klar. Wir überlegen uns jetzt noch einen super kleinen Gag, den wir euch gleich erzählen werden oder wir werden es einfach überspringen. Bis später. Steffen richtet jetzt das Wort an das Volk. Ich? Ja. Wir stehen im Stau. Ja, das ist so ein bisschen das Problem. Also damit hatten wir ja schon gerechnet und wir hatten uns vorne fest vorgenommen, dass wir... Oh, was ist denn MKK für ein Kennzeichen? Main-Kinzig-Kreis. Okay, doch nicht so spannend, wie ich gedacht hätte. Was hättest du gedacht? Ich hatte was mit Kuckucksklan im Kopf. Ich glaube. Du musst dann schon... Ja, ich vergesse das immer, das rüberziehen. Ja. Nee, oder du musst auch in das Mikro reinsprechen selbst. Das auch. Oh, diese Technik, voll furchtbar. Ja, ich lerne noch dazu. Vor allem, das Angeschnalltsein ist das, was nervt. Und vor allem meine dicken Arme. Ich muss also die ganze Zeit, wenn ich rübergreife, wirklich mich immer mit dem ganzen Körper... Ich glaube, ich setze mich jetzt einfach die ganze Zeit so zu dir. Hi. Oh Gott. Zur detaillierten Erläuterung, ich habe mich jetzt so ein bisschen seitlich zu ihm eingedreht, zu Steffen. Und das scheint ihm sehr zu gefallen. Es ist nicht das, wonach es aussieht, liebe Mitfahrenden. Seid einfach froh, dass es keine Videoformat von dieser Sache gibt. Wie häufig kommt es vor, dass hier so ein Stau gerade auf dieser Strecke ist? Na, hier relativ häufig eigentlich. Es ist halt so ein Kreisel da und bis man da reinkommt, dann das kann halt etwas dauern. Und demnach staut es sich dann im Feierabendverkehr, den wir ja gerade haben, etwas zurück. Was sind so die Top-Tätigkeiten, die du machst, wenn du in so einem Stau stehst? In der Nase bohren. Haben wir was gefunden? Podcast hören. Oh. Podcast schneiden. Podcast schneiden. Was man halt so macht. Podcast aufnehmen, logischerweise ist jetzt auch noch dazu gekommen. Sehr schön. Dann lass es doch mal ein bisschen, damit die Leute nicht allzu sehr von unserem Thema wegdriften, auch wenn wir jetzt gerade so gemütlich unterwegs sind. Was ist denn das Letzte, was du gesehen hast, Steffen, in letzter Zeit? So Serie, Film, auch vielleicht Film würde mich mal interessieren im Moment. Ich bin gerade so ein bisschen filmlastig. Ja, das ist eine gute Frage. Was habe ich denn zuletzt so gesehen? Jetzt erwischst du mich natürlich wieder völlig unvorbereitet. Soll ich dir ein bisschen Gedankenzeit geben? Ja, gib mir mal Gedankenzeit. Okay, also während Steffen überlegt, welche Filme er gesehen hat, die er auch erwähnen darf, die auch unter 18 gelten, habe ich, glaube ich, was ich, weiß nicht, was ich gerne, glaube ich, sehen würde, wäre auf jeden Fall Sing, diesen Animationsfilm mit den Tieren, wo die singen. Also sogar im Moment mehr lieber als Rogue One, der natürlich jetzt hier jedem was sagen würde. Hast du Rogue One schon gesehen? Noch nicht, nein. Okay. Das ist natürlich die neue Folge aus dem Star Wars Universum, also eine Star Wars Story. Und ich habe heute eine Kollegin gehabt, die drin war. Die steht, glaube ich, sehr auf Action. Die war sehr angetan und hat auf jeden Fall davon erzählt. Und meinte, es fehlt sogar was Typisches. Am Anfang kommt kein Rolltext rein, weil es nur eine Star Wars Story ist. Habe ich gedacht, ohne Rolltext. Finde ich krass, ne? Ja. Wie findest du das als? Ja, Entschuldigung. Wie findest du das als langjähriger Star Wars Enthusiast? Ja, wird mir was fehlen. Richtig. Und da habe ich mir gedacht, vor allem, wenn dann auch die Musik nicht am Anfang kommt, könnte schon schwierig werden, oder? Aber Hauptsache, ich glaube, dieser Darth Vader wird, glaube ich, drin vorkommen, habe ich gehört. Ich glaube, der ist integral. Das ist nicht zu viel. Das ist ein Film, der zwischen dem dritten und dem vierten Teil läuft. Man kennt doch schon drei Teile vor, drei Teile nachher. Ja, gut. Sowas. Bin ja nicht so ganz im Bilde. Ich überlege gerade, was ist der letzte Film, den ich gesehen habe? Ja, ich glaube, der letzte Film, den ich gesehen habe, den ich jetzt gerade aktiv im Kopf kriege, ist sogar wieder ein Animationsfilm. Frozen habe ich nämlich gesehen. Kennst du Frozen? Ja. Wie findest du Frozen? Let it go. Let it go. Ja, ich fand den sehr, sehr gut. Also ein typischer Disney-Märchenfilm eigentlich. Hat alles, was so ein Disney-Film braucht, hat halt seine Helden oder seine Heldinnen in dem Fall und auch den männlichen Helden natürlich dabei und immer schön dabei der Sidekick, also in dem Fall ist es dann der Olaf. Ja, und der Elch. Und der Elch, der Sven. Aber der Olaf, der natürlich von Habe Kerkeling gesprochen wird, also grandios. Ja, also bei Frozen geht es ja im Endeffekt um zwei Schwestern, die auch gleichzeitig Prinzessin sind, deren Eltern gehen flöten. Mir ist gar kein besseres Wort eingefallen. Ich bin total weihnachtlich, ich merke das schon. Sind quasi ins Wasser gefallen. Das Wasser war sehr kalt. So werde ich das meinen kleinen Kindern später erklären. Und da steht ja Offenbach am Main. Ich dachte, wir fahren nach Frankfurt. Ja, wir fahren jetzt nochmal ganz kurz. Ja, komm, mach weiter. Entschuldigung, wir wollen ja keine zu genauen Orts angeben. Wir sind ja hier in Annenümbach. So. Nein, dann ist lieber offen irgendwas. Ach so, da gibt es auch gewisse Vorurteile. Ja, Mensch, hier in Stuttgart ist echt schön. Ja, ich wollte ja, genau, Frozen geht es halt um diese zwei Schwestern und die eine Schwester hat so ein bisschen die Eiskrankheit von den X-Men, von diesem einen X-Men gehabt, der auch mal Eis rausschießen kann. Ich glaube, der ist Iceman. Und, ja. Gut, ne? Ich kann mit Nerdwissen trumpfen. Es ist fantastisch, dass der Eistyp Iceman heißt. Ja, früher hat man neudeutsch dazu noch den Eismann genannt, aber der hat andere Superkräfte gehabt. Der kann die Kinder anlocken. Habe ich auch gerade gedacht. Ich hatte nur das Wort Minderjährige im Kopf. Warum sagt man nicht einfach Kinder? Auf jeden Fall, diese zwei Schwestern. Oh, Polizei. Oh. Ist echt? Ja. Wir müssen kurz uns mal runterducken. Ja, wir müssen vor allem mal kurz ausmachen. Nein, ich lasse das so. Ich lasse das so in meinem Schoßbereich. Ich schreie ein bisschen. Ich bin total wagemutig. Ich spreche ja nur mit dir und tu so, als würde ich mit dir sprechen. Also. Ich muss jetzt trotzdem mal kurz aufpassen. Ja klar, guck du, pass du auf. Ich rede trotzdem so weiter. Also, wenn ihr mich hören solltet, ja. Bei Frozen geht es halt um diese zwei Schwestern. Die eine Schwester kann Eisstrahlen verschießen. Und, oh, ich habe das Gefühl, müssen wir auch an dieser Polizei ganz nah dran vorbeifahren? Kann gut sein. Okay. Dann muss ich doch ausmachen. Das wird mir hier zu heikel. Ich bin kein James-Bond-Typ. Bis später. So, wir sind jetzt an der Polizei vorbeigefahren und ich führe meinen Frozen-Monolog, den ich in 5 neu angefangen habe, mal fort. Ja, und die Schwester, die Eis verschießt, die rennt weg, weil sie Angst hat, den Leuten mehr anzutun bei diesem Gefühlsausbruch. Erfriert sie sozusagen aber so ein bisschen die ganze Stadt und ihre Schwester Elsa ist jetzt unterwegs, um sie wiederzuholen. Das in Kürze die Story, ohne zu viel verraten zu wollen. Und wie Steffen schon gesagt hat, es gibt sehr schöne Sidekick-Charaktere. Ich verstehe aber auch total, warum das ein Film für Mädels ist. Weil es gibt tolle Prinzessinnen und was ich aber gut an dem Film wiederum finde, was so ein bisschen, ja, für später, wir haben uns ja ein kleines Ding vorgenommen, Steff, wir wollen ja eigentlich unsere 3 Disney-Lieblingsfilme vorstellen heute. Vielleicht schaffen wir das heute auch noch. Eventuell, wenn wir nicht länger noch im Stau stehen. Da gibt es nämlich, da finde ich nämlich auch einen Film sehr interessant, der vor allem auch immer mit diesem typischen Rollenverhalten von Frauen in so klassischen Filmen auch ein bisschen spielt. Ich finde, bei Frozen ist das auch so. Bei Frozen ist am Anfang, denkt man sich, die eine Schwester kommt mit der anderen zusammen. Oh, die eine Schwester kommt mit dem Prinz zusammen, Entschuldigung. Welche Version hast du gesehen? Ja, ich hatte die andere Frozen-Version. Die klingt ein bisschen, egal. Auf jeden Fall, auch was mit F. Hilfe. Entschuldigung. So, das muss ich mir nochmal aufnehmen, weil ich zu blöd bin, das Mikrofon zu halten. Und sie verliebt sich zwar in diesen einen Prinzen, aber merkt dann auch, dass dieser Starrsinn, diese Besessenheit von diesem Prinzen auch nicht immer zum Gut führen kann. Und das fand ich wiederum toll, weil bei anderen Filmen ist es immer so, wenn du den Mann bekommen hast, kleines Mädchen, dann wird es dir auf jeden Fall super duper gehen. Davon gibt es ja eigentlich genug Filme und ich bin froh, wenn das mal nicht so gemacht wird. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber also das fand ich schon. Der Film löst ja so vieles auf. Also es ist ja gerade dieses sie das so ins Gesicht zu hauen irgendwann. Dieses Klischee, was man sonst immer so hat in den Disney-Filmen, dass da jetzt die Prinzessin ist, die gerettet werden muss und sowas, das hast du da natürlich im Ansatz drin, aber es ist jetzt keine klassische Denzel in Distress oder sowas in dem Fall. Also es ist jetzt, es wird alles ein bisschen aufgelockert und du hast halt, was du schon gerade gesagt hast, dieses klassische Märchenprinz-Prinzip wird natürlich auch nochmal aufgelöst. Was du aber vorher auch schon in Rapunzel so ein bisschen hattest. Ja, das war dann auch nicht mehr so der klassische Märchenprinz, sondern das war ja alles so ein bisschen dynamischer, sage ich jetzt mal, wenn man das so einschätzen kann. Also ich fand den Ansatz hinter Frozen ganz gut, auch die Mädels so ein bisschen als die Heldinnen darzustellen. Mhm. Ja? Was hat denn Denzel Washington damit zu tun? Weil du hast vorhin Denzel in the Stress gesagt. Dazu sage ich noch nicht raus. Ja, um es aufzulösen, Damsel in Distress, wer es nicht kennt, ist ein Phänomen, dass immer die Frau, der Dämmel im Stress, ist, das ist die deutsche Übersetzung. Es wird nicht besser. Okay. In Not. Genau. Ist immer dieses typische Motiv, dass eine Frau in Not gerät und irgendeiner kommen muss, um sie zu retten, wie es zum Beispiel typisch bei Super Mario immer der Fall ist. Mhm. Weil die dusselige Prinzessin Kuh einfach sie immer entführen lässt vom blöden Bowser. Mein Gott. Ja, und ich muss sagen, also Frozen ist der letzte Film, den ich ja gesehen habe und ich fand den ganz gut. Ich fand ihn stellenweise mir ein bisschen zu kitschig, aber ich fand auch Olaf sehr lustig, auch mit seinem Lied, dass er gerne im Sommer gerne dabei sein würde. Fand den Elch auch sehr lustig. Also für mich waren auch so die typischen Sachen dabei, wo ich gesagt habe, schöner Film und ich kann verstehen, dass jetzt die Industrie gerne mal mit allen Sachen was ausschlachten will. Da gibt's ja Duschgel von der, da gibt's ja Beauty-Schaum, da gibt's ja, es gibt alles mit Frozen drauf. Ich glaube, das verkauft sich wie geschnitten Brot. Du kannst, glaube ich, auch ein Männerdeo einfach mit einem Frozen-Sticker drüber gehen und sofort sind die kleinen Mädels High Five hinterher. Mein Gott. Also ich weiß nicht, es ist mir krass aufgefallen bei Frozen. Und die haben halt bei dieser Disney-Vorstellung, die wir am Eis hatten, das habe ich ja letztes Mal ja schon erzählt, dass ich da war, da haben die auch Merchandise verkauft und der sah bis auf die Plastikpuppen, also so die Plüschsachen, die waren richtig, richtig scheiße, fand ich. Muss ich ganz ehrlich mal sagen. Und das finde ich dann immer so schade, wenn man versucht, überteuerte Sachen zu verkaufen, die eigentlich relativ günstig dann da sind. Nur weil kleine Kinder das dann unbedingt haben wollen. Aber das ist jetzt ein allgemeines Ding. Fand ich jetzt in dem Fall, ist mir nur wieder negativ aufgefallen. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja, ich meine, in so einem Fall, klar, da muss man einfach damit rechnen, wenn das innerhalb von einem Konzert ist. Jetzt ist halt immer die Frage, ist das Zeug natürlich lizenziert von Disney, aber ist es auch unter Disney-Regie hergestellt, weil da ist es dann meistens viel liebevoller gestaltet. Also da gibt es natürlich auch so die ein oder andere Sache, die daneben gehauen ist, aber das meiste, also der größte Teil, würde ich jetzt mal sagen, ist dann doch meistens relativ gelungen. Ich hatte dich auch letztes Mal gefragt zum Thema Disney-Figuren. Was hast du jetzt mal geguckt? Wie viele Figuren glaubst du, hast du von so Richtung Goofy vor allem gehend? Hast du mal ein bisschen, weißt du es, wie viel Anzahl? Nee, eine Anzahl weiß ich nicht. Okay. Also ich weiß, dass ich jede Menge habe mittlerweile, weil wenn irgendeine schöne Figur da ist, die halt, also von Goofy meistens dann. Also warum bin ich nicht in deiner Sammlung, wollte ich gerade sagen. Ja, nee, dann. ja. Und wenn die gut gemacht ist. Ja, dann, warum bin ich ja nicht in deiner Sammlung? Dann greife ich dann meistens auch zu. Von daher hat sich da mittlerweile einiges angesammelt. Was ist die teuerste Figur, die du hier gekauft hast von Goofy? Gut. Was ist denn die teuerste? Darf deine Freundin das hören, dann piept mir sonst raus den Preis. Nee, also das weiß ich ja. Okay. Weil die Goofy-Sachen, die stehen ja dann meistens irgendwie schon allgemeingültig irgendwo in der Gegend rum. Ja, das ist eine Schneekugel eigentlich. Das ist so eine da ist ein Comic-Heft aufgeklappt. Da sieht man halt Mickey drüber sitzen, wie er was zeichnet und so weiter und so fort. Und da ist halt auch der Goofy mit dabei. Ja. Okay. Aber wie teuer weißt du jetzt gerade nicht aus? Wenn das waren so um die 200 Euro vielleicht. Hui, hui. Sammlerstück nehme ich mal an. Ja. Das ist mal unser Ding so zu Frozen ein bisschen gewesen und so ein bisschen zu Spielfiguren. Jetzt fahren wir gerade im Moment wieder ein bisschen mehr. Fangen gleich über den Main. Ja, das müsst ihr unbedingt sehen, Leute. Blöd, ne, für euch. Oh, jetzt fahren wir wirklich über den Main. Ich versuche das mit meiner Redeeloquenz überzubringen, aber wir fahren jetzt über eine sehr schöne Brücke. Man kann nach links und rechts sehen. Das war auch das, was ich, glaube ich, gesehen habe, als ich mit der Bahn gefahren bin. Eine tolle Skyline, sehr viele Hochhäuser. Da fühle ich mich ja echt ein bisschen klein und scheiße. Da oben ist dann die Commerzbank-Hochhaus. Ganz toll. Also, das ist echt mal... Also, warst du da nicht schon drauf? Ich war da auch schon drauf. Ja, das war es, wo es so windig war. Und, aber da hier drüber könntest du für mich den ganzen Abend drüber fahren. Sowas finde ich ja mega interessant, ne? Das sieht wirklich aus wie eine kleine Skyline von New York. Das ist, glaube ich, auch die einzige Stadt, wo man das so wirklich dieses Feeling von den Häusern herstellen kann. Ne? Also, ich weiß nicht, wie die Menschen drauf sind, aber vom Feeling von den Häusern wird es auf jeden Fall passen. Ja. Aber das, wie oft siehst du das am Tag? Ich? Ja. Am Tag? Jeden Tag? Nee. Jeden Tag nicht. Also einmal im Monat mindestens, wenn ich nach Frankfurt fahre, zum Stammtisch. Mhm. Aber ich bin ja meistens dann doch nochmal öfters da, also so 2-3 Mal im Monat bestimmt. Okay. Ist das schon so, wo du sagst, dass so ein Anblick, an den man sich gewöhnt hat, wie ich mich zum Beispiel in den Kölner Dom gewöhnt habe? Ja, man gewöhnt sich da schon dran, aber ich finde es trotzdem sehr oft wieder imposant. Okay. Ja gut, wir sind jetzt auf jeden Fall... Wo läuft da oben? Läuft ja wirklich ein Film. Geil, der guckt ja wirklich so. Ist der Fernseher jetzt so im Fenster, dass man alles mitgucken kann? Nee, der zockt doch, glaube ich, oder? Sieht so aus, ja. Irgendwas ist das. Hey, krass, da oben in einem der Häuser sieht man einen riesengroßen Bildschirm und es sieht so aus, als würde jemand da drin zocken oder einen Film gucken. Aber jetzt kann man es nicht mehr sehen. Schade, hat er ausgemacht. Schön. Ja, wir. So, jetzt haben wir auch schon mal lange genug gesabbelt. Jetzt gucken wir uns noch ein bisschen die Gegend an. Das bringt euch ja nicht so viel. Und dann hören wir uns gleich wieder, wenn wir dann wirklich in Frankfurt sind, weil wir sind ja jetzt schon in Frankfurt. Aber wir wollen ja noch schön aussteigen und euch noch ein bisschen. Fühlt euch gleich mal in so ein Karamellbonbon reingetaucht. Da machen wir nämlich gleich ein bisschen Weihnachtsstimmung und kippen uns 18 Glühwein rein. Bis später. Tschüss. Ein Sack voller Geschenke hat der Basti jetzt schon. Und die Statur vom Weihnachtsmarkt. Nee, vom Weihnachtsmann. Er baut an. Vom Weihnachtsmarkt auch indirekt. Wir sind jetzt auf dem Weihnachtsmarkt. Ja, das ist korrekt. Und vor, kann ich noch ein bisschen nacherzählen, der Steffen hat mich ein bisschen rumgeführt. Etwas, wo er fast noch nie war, im T3. Kleine Eigenwerbung dafür, finde ich schön. Das ist ein Comicladen. Nachdem ich ihm gesagt habe, Steffen, ich möchte heute kein Geld ausgeben, weil ich muss nächstes Jahr heiraten und dieses Jahr gab es genug Geld für Geschenke. Was habe ich getan? Ich habe instant erstmal einen 14-Euro-Manga-Band gekauft und dann... Weißt du, noch nicht so schlimm ist jetzt. Noch das. Wobei, ist noch, für einen Manga. Und dann wird es noch schlimmer. Dann drehe ich mich um und sehe einen lang erwarteten, dicken, hardcoverigen Band, auf den ich schon seit dem 7.12. gewartet habe und mir gedacht habe, ach, wenn ich ihn jetzt am 22. kaufe, dann habe ich nicht mehr so das große schlechte Gewissen. Wir haben jetzt erst den 16., also eine Woche früher. Der kostete 50 Euro, es war ein Hellboy-Band. Und instant habe ich direkt meine Freundin im Kopf gehabt und gedacht hat, aber du weißt schon, dass wir nächstes Jahr heiraten. Und ich so, okay, Schatz. Naja gut, dann verkaufst du ihr das einfach als Hochzeitsgeschenk. Die steht ja so auf Hellboy. Die steht so nein, auf nein, Hellboy. Nicht für sie. Es ist so mich. Von ihr für dich. Danke für den Hellboy-Band, Schatz. Den habe ich mir schon immer gewünscht. genau. Ich sag an C3, Mission accomplished. Immer dasselbe. Jetzt ja, dasselbe habe ich im Spieleladen noch probiert, aber da hatte ich jetzt nichts angesprochen. Nee. Ne? Also ich hatte Steffen gesagt, ich hätte gerne, das wisst ihr aus den vorigen Folgen, gerne Secret Hitler in einer richtigen Edition nicht nur gedruckt gehabt, aber das du darfst dir nicht so laut Hitler sagen jetzt hier an der Hochbacher, das geht nicht. Achso, Entschuldigung. Secret Trump? Ist Trump schlecht? Teilweise. Secret Santa gibt's auch noch. Santa ist okay, oder auf dem Weihnachtsmarkt? Ja. Secret Santa. Und hatten sie jetzt leider nicht, weil die Jungs von Secret Hitler noch keinen Vertrieb machen. Durfte ich noch als Führer anbieten. So. Ja, jetzt haben wir schön lecker Glühwein. Glühwein, ja. Was hast du denn da? Ich habe einen Wintertraum, nachdem der, was war das andere, der ist Spekulatius-Likör und sowas, das klang sehr lecker. Ich bin ja so ein süßer Typ, muss ich jetzt einfach mal sagen, ich trinke ja gern süß. Habe ich mir Apfelpunsch, Apfelgedöns mit irgendwas Alkoholischem und vor allem die lecker Sprühsahne drauf. Die hat nochmal den Euro teurer bewirkt. Hammerlecker, die Sprühsahne, du. Dafür nehmen wir die Tassen mit. Dafür nehmen wir die Tassen mit, richtig. Die wir auch bezahlt haben, das muss man dazu sagen, aber egal. Aber sehr schön. Wir sind hier reingegangen und hab gedacht, das ist schon ein bisschen größer als der Wipperfürther Weihnachtsmarkt, wo es 3 Buden gibt, 2 Würstchen und einen Glühweinstand. Hier gibt es nämlich zum Beispiel auch den italienischen Weihnachtsstand. Das habe ich noch nie gesehen. Das fand ich schon richtig interessant. Mit italienischen Sachen. Das ist übrigens dekadenter Diebstahl, ne? Man zahlt dafür. Ja, das stimmt, man zahlt dafür. Italienisch gibt es hier auch, richtig. Ja. Ich finde, es ist hier, ich weiß nicht, ob man ein bisschen was reinhören kann. Man hört die ganze Zeit im Hintergrund, versucht einer irgendwas Weihnachtliches zu tröten, aber vielleicht hat er auch einfach nur eine Harnwegsinfektion und muss die ganze Zeit brüllen. Und es ist sehr weihnachtlich hier. Also ich habe ein paar Fotos gemacht. Ich hoffe, ich denke dran, wie wir immer, wir versprechen was wir nie einlösen werden. Aber vielleicht schicke ich ein paar Fotos auf den Blog. Aber sehr, sehr weihnachtlich. Ja, zumindest mit der Weihnachtsepisode hat es jetzt schon mal geklappt, die wir angekündigt haben. Das stimmt. Na gut, noch ist er noch nicht draußen, aber sagen wir mal, der Wille ist da. Der Wille ist da. Ich habe auch einen Funfact für dich, Steffen. Ja. Wusstest du, in meiner Tasse steht, dass Frankfurt die Stadt des Sports ist? Jetzt sagst du jetzt, also hier steht aufgelistet, ihr habt 410 Sportarten in Frankfurt. Mhm. Dazu gehört hier auch Komasaufen. Na egal, 430 Sportvereine und 193.000 Mitglieder. Ich weiß nicht, warte mal, Moment. 410 Sportarten, aber 430 Sportvereine. Ja, und 193.000 Mitglieder. Ich keine Ahnung, das steht hier im Innengrund meiner Tasse, weil hier vorne steht auch Weihnachtsmarkt Frankfurt, Stadt des Sports. Mein Fußball hat ja schon mal allein 2 Vereine. Schon mal 2. Also mindestens. Und eine Sportart. So, dann, ja. Aber zählt Frauenfußball Sportart? Nein. Die gehören ja zu dem einen Verein. Also die gehören ja zum... Ist ja auch derselbe Sportart, also was man so Sport nennt. Und FSV gibt es ja noch. Es gibt die Frankfurt Eintracht und FSV. Ja, egal. Ich bin so froh, dass ich hier die Klischees von Frauenfußball bediene, obwohl ich schon Fußball nicht meine Ahnung habe. Ja, Chauvinist. Chauvinist. Der Glühwein wärmt sehr schön, muss ich sagen. Und ich muss sagen, ich bin dieses Jahr überhaupt nicht so großartig in Weihnachtsstimmung, aber durch den Weihnachtsmarkt hier, dieses Gedränge und dieses in den Rücken stechen und diese teuren Preise. Ich fühle mich jetzt schon ein bisschen weihnachtlich. Mir hat auch vorhin schon mal einer so richtig schön weihnachtlich ins Gesicht genießt. Ja. Oh, du Fröhliche. Damit man auch die Feiertage ruhig und besinnlich im Bett verbringen kann. Oh, das wäre so schön. Wir haben gerade, wir sind bevor wir auf den Weihnachtsmarkt gegangen sind, hatte Steffen noch, vor der Nerdtür noch, sind wir noch an 2 Schaufensterläden vorbeigegangen. Und dem einen Schaufensterladen, dem Legoladen, hast du mir gezeigt, was ihr euch gekauft habt zu Weihnachten. Möchtest du davon mal erzählen? Das finde ich jetzt sehr interessant. Wir haben es ja noch nicht, ist ja noch nicht Weihnachten. Ah, okay. Aber du willst, ich weiß, was du vorhast. Ja, wir haben uns ein Disney-Schloss gekauft von Lego. Und deswegen willst du jetzt wohin? Ich will ins Disney-Schloss, nein, ich will ins Hotel und dann will ich mit dir über Top-Disney-Filme sprechen. Das machen wir dann auch. Das machen wir gleich. Genau. Also wir sind jetzt noch ein bisschen auf dem Weihnachtsmarkt. Wir werden jetzt noch eine Kleinigkeit essen, denke ich. Ja, hast du eine Frankfurter Spezialität? Also das war jetzt keine Frankfurter Spezialität, aber die Tasse ist geil. Appleboy ist halt hier in Hessen eigentlich. Also was ist das nochmal? Apfelwein. Das, was du gerade trinkst. Ah, blöd. Der trinkst du ja gerade quasi. Ist das? Naja, gut, das ist damit reingemischt. Also, das schmeckt aber nicht wie aufgewärmter Apfelsaft, wie bei uns heißt. So Apfelpunsch gibt es bei uns oder. Der ist ja mit Alkohol hier. Das ist ein Apfelwein. Ja. Der ist aufgeheizt mit noch anderen Zutaten beigemengt. Mir wird gerade was klar. Ist Punsch immer ohne Alkohol? Nee. Also hier war Punsch jetzt definitiv mit Alkohol, wenn ich das richtig gelesen habe. Hattest du Punsch? Nein, ich hatte Kakao. Puh, Glück gehabt. Ich muss doch zurückfahren mit dem Mann. Ich wollte eigentlich Punsch trinken, weil ich dachte auch. Ohne Alkohol, aber hier war er jetzt mit. Deswegen habe ich mich dann einfach für einen Kakao entschieden. Okay. Ich hätte natürlich auch Kinderpunsch oder irgendwas trinken können, aber ja. Ich muss sagen, der Appleboy ist echt gut und hat auch wenig Umdrehung. Hast du auch glaubhaft rübergebracht gerade. Danke. Oh, jetzt werfen dir die Leute schon Geld zu. Ich hab nicht die Mütze, das ist die Mütze. Ach, verdammt. Ja, ist mir auch egal. Ist mir auch egal. Ja, genau. Ja, wir wollen noch was essen und was? Let's eat something. Ja, let's eat something. Und vielleicht melden wir uns dann nochmal hier vom Weihnachtsmarkt oder aber aus dem Auto. Ansonsten spätestens aus dem besagten Hotelzimmer. Achat, Stein, Schalosch. Jetzt gehen wir in den gemütlichen Teil über, ne? Also ja, jetzt sind wir, glaube ich, im Bescherungsteil. Jetzt müssen wir uns wieder gegenseitig ein Mikrofon vors Gesicht halten. Jetzt ist es so, als wären wir wieder in Zeiten von damals 90er Giga, wo wir einfach so coole Headsets auf dem Tisch haben und uns entweder jemand anruft oder wir cool Spiel überleiten. So, Steffen, es ist Zeit für dich. Zeig uns mal, was das neue Skyrim so drauf hat. Und bitte. Das neue Skyrim? Skyrim. Habe ich gar nicht gespielt. Hast du gar nicht gespielt? Ich habe nur mal einen Teil gespielt und habe dann festgestellt, nee, das ist nichts für mich. Ich hatte mal, was war denn das? Skyrim, ja, doch. Skyrim wahrscheinlich, ne? Ja. Ja, den Teil habe ich jetzt angefangen auf der PlayStation 3, aber vielleicht, ich weiß noch nicht ganz, ob das so weihnachtlich reinpasst. Da geht es viel um Hauen und gut, aber Feuerbälle. Manchmal ist da so ein bisschen Schnee auch. Oh ja, das spielt nämlich im nördlichen Teil von Valien oder sowas. Ich habe jetzt mein Handy weggelegt. Himmelsrand. Himmelsrand. Warum? Weil ich auch dumm, mein Bruder ist ja der Experte von uns. Ich so, ich stehe bei ihm, er spielt gerade Skyrim und ich frage so, sag mal, wieso heißt denn das Himmelsrand? Und dann guckte mich so an, Skyrim. Und ich so, okay, jetzt habe ich es verstanden. Ja. Weil Skyrim heißt Himmelsrand. Aber dummer Bruder. Ich sag, dummer dicker Bruder muss nachfragen. Ja. Ja, wir sind jetzt im Bescherungsteil sozusagen. Wir sind ja hier in einer Weihnachtsepisode. Und wir sind das erste Mal tatsächlich beide zusammen in einem Hotelzimmer live. Also, meinen wir waren ja... Ah, Mist, jetzt haben wir schon wieder den Mythos aufgelegt. Aber, enthobelt. Aber, ja, tatsächlich, wir können, haben es ja schon ein paar Mal gesagt, wir kokettieren ja immer nur damit. Wir haben eine normalerweise virtuelle Verbindung über Skype. Ja. Und ab und an, ganz selten, kommt es mal vor, dass wir beide auch mal gleichzeitig aufnehmen. Und das ist diesmal wieder der Fall. Und diesmal Premiere in einem echten Hotelzimmer. Und jedes Mal, wenn wir aufnehmen, haben wir so einen elektronischen Nebel dazwischen. Leider bei, der Reservierung was falsch gemacht. Das stimmt. Nicht die Etage 13. Ich habe übrigens ein Doppelzimmer gebucht. Ich glaube, Steffen weiß, worauf das hinausläuft. Jetzt ein bisschen. Ich muss aber morgen früh raus. Und ich muss morgen früh ran. Ich muss wieder arbeiten, du. Was musst du? Ich muss arbeiten, du. Na. Ja, erstmal noch ein. Ich nehme die Arbeit hier immer mit aufs Hotelzimmer. So. Aber egal. Kommen wir zu was anderem. Warum? Was sind Sie? Doktor. Doktor der Fleischerei. Ja, wir sind hier in einem ehemaligen Schlachthof, richtig. Ja, nochmal, sie hat die Wahrheit gesagt, bis auf die Knochen, um den geilen Gag nochmal aufzubringen. Das stimmt, das hatten wir ja schon vorher. Aber danke, dass du es nochmal gesagt hast. Ja, dabei hattest du doch den Glühwein, Mensch, was ist denn? Er hat sich schon wieder verflogen. Naja. Ich finde es aber, wir sind im, was würdest du sagen, was für ein Jahrzehnt ist dieses Zimmer? Ist das 70er oder ist das 80er oder ist es einfach nur vornehm? Ich kann es einfach nicht sagen. Postmodern. Postmodern. Nee, keine Ahnung. Postapokalyptisch. In einer Ruine. Fotobeweise gibt es später mal. Ja, genau. Fotobeweise gibt's, macht der Basti bestimmt. Wie immer. Ja, nee. Genau, wir wollen uns ja bescheren, ne? Bescheren. Also eigentlich wollen wir die Menschen bescheren, weil wir haben uns beide ja eigentlich als Hauptziel dieses Podcasts einem deiner Lieblingsthemen gewidmet. Richtig. Und ich habe einfach gesagt, okay, ich mache da jetzt mit. Ich lasse mich dazu breitschlagen. Es waren zähe Verhandlungen, es war wie die Yalta-Konferenz. Es waren vier Mächte am Tisch. Die bestanden aus mir und dir, vier Mächte, und dann habe ich gesagt, ich knicke ein. Na, wenn du zwei Typen hast, die beide so breit sind wie einer. Das wollte ich jeweils sagen. Steffen, danke für die Erklärung. Man muss ja den Hörer abholen. Man muss ihn immer abholen. Diese Handfreiheit, man kann ja gestikulieren, das sieht zwar der Hörer nicht, aber wir sehen's. Kennst du zum Thema Abholen? Sorry, ich muss gerade kurz einwerfen, weil genial der Nebenjahr bald wieder läuft. Ja. Meine Lieblingsfrage ist immer noch, warum gibt es in Remscheid eine Bushaltestelle, an der nie ein Bus fährt? Ich mache auch die Antwort gleich direkt. Aber hast du eine Idee? Nein. Okay, das ist eine Bushaltestelle, die direkt vor einem Pflegeheim, Altenheim steht und die Demenzpatienten gehen immer dahin und denken, ein Bus würde kommen und sie abholen und sie wegbringen. Gott. Das ist fies, oder? Das ist ernst? Ja. Ich hatte mal einen Bilderwitz gemacht zum Thema Abholen und zwar... Bilderwitze auf Podcast gehen immer gut, erzählen. ja, deswegen versuche ich ihn zu erklären. Ein Kollege von mir meinte immer, ich habe ihm ein Bonbon angeboten, ein bestimmtes, ich sage jetzt keine Marke und sowas, weil ich es gar nicht mehr weiß, aber ich habe ihm ein Bonbon angeboten und er sagt immer so, nee, der holt mich nicht ab. Und dann habe ich den Bilderwitz gezeichnet, und zwar wie er so im Auto sitzt, auf dem Beifahrersitz, auf dem Fahrersitz liegt das Bonbon. Ich stelle mir gerade so einen riesen Bonbon vor. Nee, der holt mich nicht ab. Finde ich echt gut. Ja. Genau, wir, lange Rede, kurzer Sinn. Wir drehen uns heute um Disney. War übrigens der Kollege, mit dem ich damals die Autokolerik aufgenommen habe. Da nochmal schöne Grüße an den anderen Autokolera-Typen-Patienten. Grüße an Alex. Und ja, wir wollen uns um Disney kümmern. Und vor allem um die Disney-Filme, haben wir gesagt. Da ich weiß nicht, ob ich die Einschränkung damals, als wir darüber gesprochen haben auf der Yalta-Konferenz, ob ich die zu krass gemacht habe. Aber ich habe für mich selber gesagt, das kannst du sagen, du magst lieber Animationsfilme. Ich habe mich jetzt an den Zeichentrickfilmen vor allem orientiert und bin jetzt bei denen geblieben. So, das heißt, weil ich habe Pixar schon mal mit jemand anderes gemacht. Ich weiß, du bist immer noch eifersüchtig, deswegen. Ja. Es geht. Jetzt fängt das Bein wieder an. Kurzschnitt. Okay, wir machen jetzt weiter. Ich habe gesagt, Kurzschnitt. Also. Wird ja keiner merken. Nee. Genau. Ich habe mir Top 3 Disney-Filme rausgesucht, und hast du dir auch Top 3 oder hast du jetzt einfach... Nee, ich habe Top 3 und ich habe dann aber nochmal ein paar, ich glaube, ich habe nochmal, hatte mir zumindest gedanklich nochmal 3 zurechtgelegt, die ich einfach noch erwähnen wollte. Mal gucken, ob ich die noch zusammenbekomme. Okay, du bist ja der Disney-Experte, deswegen verlasse ich mich eigentlich auch darauf, wenn ich Blödsinn erzähle, dass du sofort sagst, halt, stopp, es bleibt alles so, wie es ist. Wenn ich irgendwas merke, dann schreite ich an. Aber ich habe mich, das Problem ist, ich muss echt zugeben, bei Vorbereitungssachen, so auch bei Filmen, die ich lange nicht mehr... Das freut mich, dann bin ich diesmal ausnahmsweise mal ein bisschen vorbereitet als du. Dann gucke ich mir eigentlich am liebsten die Filme mal an, habe aber in letzter Zeit keine Zeit dafür gefunden. Das werde ich gleich nochmal erzählen, warum. Aber ich habe mir eine Top 3 rausgesucht, und ich würde anfangen, dass wir doch von 3 auf 1 gehen, oder? Und damit würden wir mit Platz... Hast du denn eine Reihenfolge gemacht oder einfach nur 3 einfach genommen? Das ist mir immer... Also ich habe eine Reihenfolge. Okay. Ich hätte eine Reihenfolge, theoretisch. Jetzt weiß ich nur nicht, wie wir was machen wollen, weil ich habe ja, wie gesagt, noch meine kleinen Ergänzungen zu machen. Genau, die kleine Ergänzung kannst du ja trotzdem machen, aber ich würde jetzt die 3 Hauptfilme, für die du dich entschieden hast, es kann ja auch gut sein, dass wir merken, okay, wir haben beides 3 die gleiche, was ich mir nicht ganz vorstellen kann. Okay. Aber ich würde sagen, fang du doch mit Platz 3 an. Die großen 3. Ich wusste, dass das jetzt kommt. Die Filme. Das kann man nicht mehr machen ohne das. Definiert von... Basti. Basti. Und Steffen. Steffen. Das arme Mikro. Du hättest dabei nicht essen sollen. Vollkommen eingesaut. So. Okay. Top 3. Top 3 ist bei mir Aladdin. Nee, ist bei mir nicht Aladdin. Stopp. Hast du jetzt den anderen schon verraten? Nein. Aladdin. Aladdin. Worum geht's in Aladdin? In Aladdin hatten wir neulich ja schon mal wir hatten in einer der letzten Episoden, als wir darüber gesprochen hatten, dass ich auch ein Musical von Aladdin war. Es geht praktisch um den Straßenjungen Aladdin, der so mehr oder weniger schlecht und recht in den Straßen von Bagdad zurechtkommt. Agrabah. Und da auch gerne den weißen Kindern hilft, die jetzt keine Möglichkeit haben, da an Essen zu kommen. Natürlich wird das nicht auf legale Weise beschafft, und ja, eines Tages läuft ihm halt auch ein Mädel über den Weg, und die hat auch was geklaut und wird gestellt, und er befreit sie aus der Situation, und später stellt er dann fest, es war die Prinzessin aus dem Palast, die Jasmin, und dann entspinnt sich ein weiterer Handlungsbogen, nämlich dass ein gewisser Jafar ihn als den rohen Diamanten erkennt, der praktisch dazu in der Lage ist, eine gewisse verwunschene Höhle zu betreten. Und also Aladdin, ne? Dass der die betreten kann. Ja, genau, okay. Aladdin, genau. Und die da einen Schatz bergen kann, beziehungsweise eine geheimnisvolle Wunderlampe, und damit entspinnt sich das Weitere. Nämlich Aladdin ist tatsächlich dieser Typ, der da rein kann in die Höhle, weil man hat es auch vorher gesehen in einer Einstellung, dass da wirklich nicht jeder rein kann, dann verschüttet sie sich direkt wieder und verschwindet unter dem Dünensand oder dem Wüstensand vielmehr. Und Aladdin schafft es auch, diese Lampe zu animieren, im wahrsten Sinne des Wortes, weil dann entspringt der Lampe ein blauer, herrlich lustiger... Ein sehr verlappernder Vielgeist, sehr schön, ja. Genie. Und der ist auch für mich der Star des Films. Ja. Definitiv ist bei meinen All-Time-Favorites von Disney-Figuren auf Platz 2. Wie wurde der im Musical nochmal dargestellt? Vielleicht hast du es schon mal letztes Mal gesagt, aber wie du kannst ja das war machen. Auch ein ganz normaler Darsteller und dann hat man halt so ein paar Bühnenmagier-Tricks mit eingebunden und der war auch recht korpulent und hatte dafür eine ordentliche Power drauf. Also das war cool. Respekt, also das war echt toll. Wir hatten beim, um da auch bei Aladdin, war auch bei Disney on Ice, wovon ich ja letztes Mal gesprochen hatte. Und da gab es den, gab es auch einen Aladdin-Teil und da haben sie es sehr nett gemacht. Sie haben ja, Disney on Ice war ja immer auf Grundlage von den, von dem Ton der Film auch, ne, oder vielleicht von den Hörspielen auch zwischendurch. Und als der rausgekommen ist, hat er nachher einen schönen Tanz gemacht, in dem 8 Millionen, also ganz viele Genie-Darsteller auf Schlittschuhen auf einmal nach ihm nachgelaufen sind, die immer so rundgefahren sind und das war super schön. Also auch Genie ist auch mein Lieblingsfavorit. Ich weiß, im Original wahrscheinlich auch die Stimme von Robin Williams, ne? War das doch? Oder ich weiß auch, die deutsche Stimme ist auf jeden Fall. Ich weiß jetzt bei der englischen. Ja, ja, das war im Original Robin Williams und die typisch deutsche Stimme halt es auch. Es gibt tatsächlich diese Anekdote, die ich immer wieder gerne erzähle. Und zwar gibt es dieses eine Bild von Robin Williams, wie er mal im Walt Disney World war. Und hatte halt diese Goofy-Mütze auf und ein Hawaii-Hemd an. Und das hat man ja tatsächlich im Film übernommen in der Schlussszene, als dann der Genie sich auf Weltreisen macht quasi. Sehr gut. Also ich bin auch großer Fan nachher gewesen der Serie, muss ich dazu sagen. Noch mehr als wahrscheinlich von dem Film, weil ich bin auch großer Fan natürlich vom Genie. Ich mochte aber auch einfach Jago nachher, der Vogel ist von Jafar, der in der Serie noch mehr so ein plappernder, frecher Vogel einfach ist. Er wird ja in der Serie auch mehr zum Sidekick für die anderen. Also im Film war er ja wirklich nur auf Jafar bezogen. Was ja dann in der Serie nicht mehr ging, weil Jafar dann einfach erstmal weg war. Und genau. Und da hat er sich dann mehr oder weniger dem anderen Team angeschlossen, aber nie ohne Hintergedanken. Also es gab dann immer noch so das eine oder andere, wo er dann ein bisschen quer geschossen hat im Team. Und hat sich dann auch sehr oft mit Aladdins eigentlichem Sidekick, dann dem Abu, angelegt. Dem kleinen Affen da. Ich habe von Aladdin zum Beispiel gar keine Songs mehr im Kopf. Also keine Songs mehr von dem Film. Also den Film habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Gibt es irgendeinen prädestinierten? Ja, eine schöne neue Welt, wo sie mit dem Teppich praktisch über die ganze Welt sich bewegen. Das ist der Song eigentlich, der immer wieder referenziert wird. Okay, das kann sein, ja. Aber ist mir nicht so im Gedächtnis geblieben. Brave New World, glaube ich, oder Brand New World irgendwie so im Original. Ja, gut. Ja. Das ist, habe ich auch sehr gern gesehen, wäre auch in meine Tops mit reingekommen. Bei mir hat es aber lustigerweise, also die anderen sind wahrscheinlich relativ klassische Sachen, aber ich habe ein Hardcore-Quiz für dich, Disney-Experten. Mhm. Vielleicht kannst du mit der Zahlenkombination was anfangen. Dein Platz 3? Ja, meine Platz 3 kommt jetzt. Ich gebe dir im Endeffekt jetzt alle meine 3 Plätze durch. Und wenn du mir sagen kannst, wofür die Zahlen stehen, dann habe ich was für dich. Und zwar sind meine 3 Plätze die 19, die 32 und die 49. Was glaubst du, wofür würden diese Zahlen stehen? Die 19, die 32 und die 49. Das ist irgendwie Jahreszahlen? Nee, okay. Ich löse es direkt beim ersten Film auf. Wir wollen nicht lange Ratespiele machen. Ich habe mir immer die Beiträge durchgelesen und mir immer brav gemerkt, welcher Abendfüller-Animationsfilm das jetzt gerade von Disney ist. Und den ich jetzt den 49. habe, den ich hier genannt habe, also ne, den. Der eine Film, der noch kommt, ist der 19., der eine ist der 32. und der 49. Ach so, in der Durchnummerierung oder was? Genau, in der Durchnummerierung. Das haben die nämlich auch immer, Wikipedia in dem Fall, immer durchgesagt. Und der 49., weil ich fand es so schön, von 19 zu 49 zu gehen, da passt die 32 dann nicht mehr so schön rein, aber das konnte ich ja nicht ändern. Die 49 ist der letzte gezeichnete Zeichentrickfilm, der bis jetzt aus Disney-Spiele meiner Meinung nach kam, danach kam nur noch animierte, das ist nämlich Küss den Frosch. Küss den Frosch hat mich deswegen so fasziniert, weil es gab schon auch, glaube ich, zu dem Zeitpunkt schon viele Animationsfilme, vor allem Pixar natürlich war ja schon da groß mit dabei, aber Küss den Frosch hat mich nochmal durch die Musik, die sehr toll ist, und durch die Story so ein bisschen mitgepackt. Und deswegen ist es für mich auch ein Top 3. Ich habe mir die Geschichte ein bisschen aufgeschrieben, weil ich finde, meine anderen Filme, die ich sonst so habe, da ist die Handlung relativ einfach. Ich fand jetzt auch die, wo du es mir nochmal erzählt hast, finde ich, dass die Aladdin-Handlung eigentlich auch schon etwas komplizierter ist, ne? Aber letztlich ist diese hier von Küstin Frosch, das habe ich mir mal durchgelesen, es geht im Endeffekt vor allem um Tiana, das ist eine junge Frau, die vor allem arbeitet, um ein Restaurant zusammenzukriegen und deswegen ihr Geld spart. Ihr großer Traum ist also, ein Restaurant zu bekommen. Sie macht auf einer großen Gala, macht sie im Endeffekt die Bäckerin. Sie backt da ein bestimmtes Gebäck für eine bevorstehende Party. Und dort gibt es den Prinz Navin. Mhm. Und Prinz Navin hat auch ein Ziel, nämlich das Ziel, eine Prinzessin zum Heiraten zu finden. Mhm. Denn das Problem von Prinz Navin ist, er kommt aus einer Königsfamilie, die nicht mehr viel Knete hat. Und dementsprechend will er sich eine reiche Prinzessin suchen. Okay. Und Tiana, im Endeffekt gibt es da noch, ich weiß leider nicht mehr ganz, wie ihn ausspricht, weil er ihn richtig aufgeschrieben hat, den Bösewicht. Das ist der Voodoo-Priester Fazile. Man kann mich in den Kommentaren gerne verbessern, wenn jemand weiß, wie es richtig ausgesprochen wird. Das war eine Audiobotschaft. Richtig, schickt dann mal eine Audiobotschaft. Und der wiederum möchte die Dame, die dort auf diesem Fest heiratet, diese Charlotte, will er eigentlich heiraten in Form von Prinz Navin, um dann wiederum den Vater von der Tochter zu töten, um an den Reichtum zu kommen. Das klingt jetzt ganz kompliziert, endet im Endeffekt aber damit, dass der Voodoo-Priester Prinz Navin in einen Frosch verwandelt. Mhm. Und dann gibt es diese tolle Szene, in der Tiana an einem Rand eines Brunnens sitzt, man denkt natürlich sofort an den Froschkönig, und sie ihre Träume so ein bisschen überlegt hin und her, und dann der Frosch ihr sagt, wenn du mich küsst, ne, dann gebe ich dir alles, was du brauchst. Ja. Und dann küsst sie den Frosch, und was passiert? Sie verwandelt sich auch in einen Frosch. Ist schon mal eine tolle Wendung. Und ab dann beginnt es sozusagen mehr ins Tierreich zu gehen. Wir lernen New Orleans mit dem großen Bayou sozusagen kennen, den Fluss, diesen Sümpfen und sowas. Dann gibt es so tolle Charaktere wie den Alligator, ich hatte es mir aufgeschrieben, Louis, der auch gerne mal Trompete spielt. Also eine Figur zu Hause. Hast du als Figur zu Hause, super. Also der natürlich eine Hommage an Louis Armstrong, nehme ich mal an, ist logisch. Und es gibt diese tolle Leuchtmücke Ray, die immer Evangeline so nachhimmelt, einem Stern, der weit weg ist. Mhm. Und sie versuchen halt wieder kein Frosch zu sein. Sie versuchen, aus diesem Froschdasein wieder zurückzukommen. Das schaffen sie aber auch nur, wenn Prinz Navin jemanden küsst, die eine Prinzessin ist, bis zu einer bestimmten Uhrzeit. Mhm. Mehr möchte ich nicht erzählen, weil ich möchte jetzt auch nicht zu viel spoilern. Ist zumindest ein sehr, sehr atmosphärischer Film, finde ich. Und das liebe ich bei Disney so. Komme ich dann auch später noch ein bisschen drauf. Mhm. Das ist halt auch immer wieder das, was so passt an den ganzen Filmen. Also sie schaffen es immer wieder, eine bestimmte Atmosphäre, die dann auch dazu passt, zu bedienen. Und dann hast du natürlich gerade dieses New Orleans und Mardi Gras und drumherum. Mardi Gras, sehr gut, ja. So. Und dann hast du, das passt so ein bisschen düster und dann aber auch wieder überzogen bunt, wenn der Voodoo-Priester dann da anfängt, seine Zaubertricks zu manifestieren. Mit diesem tollen, bösen Lied. Ich glaube, Werde bereit oder sowas. Ich hatte mir nochmal die Lieder nochmal angeguckt, weiß ich aber gerade nicht mehr genau. Nee, das ist auch so ein anderer Film, aber da komme ich drauf. Ja, aber singt ja auf jeden Fall irgendwas Voodoo-mäßiges. Hm? Und das ist auch, was bei Wikipedia bei der Rezension nachher gesagt wird, ist auch vielleicht die einzige Stelle, wo man sagen könnte, die ist schon sehr hart für Kinder, schon sehr düster, dieser Song mit den Masken und sowas, schon sehr gruselig. Ja. Ansonsten ist es ein super toller Film. Was mich so toll daran gefühlt, das habe ich im Auto auch zwischendurch ja schon gesagt, als wir gefahren sind, das ist, bei Frozen ist es so und bei diesem Film, das ist den ich meinte, ist es so, dem Mädel geht es nicht darum, unbedingt einen Kerl kennenzulernen, um sozusagen dann dadurch glücklich zu werden, sondern nein, sie möchte ein Restaurant haben und das ist eigentlich ihr vordergründiges Ziel und das wird einfach gut verwoben mit dieser Story und das fand ich einfach auch, also es ist mir aber unbewusst gewesen, ich bin jetzt nicht der Feminist, der sagt so, das haben sie jetzt aber super feministisch dargestellt, das ist jetzt auch richtig schön, sondern ich habe da im Kino und es hat mich einfach fasziniert, die Musik war toll, ich fand die Nebencharaktere toll, aber ich fand auch diesmal die Hauptcharaktere auch gesprochen, Roger Cicero spricht Prinz Navin, ich glaube Cassandra Steen, die Tiana, toll gemacht, super, also deswegen hat es für mich auch Platz 3 bekommen und ich fand es schön, dass sie halt nochmal versucht haben, ich glaube, er war jetzt nicht so der große Mega-Erfolg wie die früheren natürlich. Ich fand den gut und wie gesagt, sobald das in irgendeiner gewissen Weise atmosphärisch ist und das auch rüberbringt, alles der okay. Der bringt richtig Atmosphäre rüber, finde ich, ja. Super gut gemacht. Alles okay. Das ist mein Top 3 gewesen und damit springen wir natürlich auch nach langem Gesabbel endlich wieder auf Top 2 um. Steffen, du bist dran. Gut, Top 2 ist bei mir, Aladdin hatte ich auf Platz 3. Ja. Genau, Top 2 ist bei mir Die Schöne und das Biest. Auch meins, ja. Weil, außer genau dem Grund, Atmosphäre. Mhm. Wunderschöner Film, der halt so dieses ganze Magische in sich aufnimmt. Also es geht ja um ein verwunschenes Schloss und so weiter und so fort. Du hast das Biest und du hast die ganzen Angestellten, die in irgendeiner Form irgendwelche Möbel sind oder Teekannen, ja. Besteckgeschirr und so weiter und so fort. Also Gebrauchsgegenstände im Grunde im ganzen Schloss. Und die Uhr ist auch diese toll, ganze Magie kommt halt auch da drin rüber. Und du hast diese, also wie das allein schon losgeht, das ist, mein, du hast das Mädel, die Belle, und die träumt, die tagträumt. Die flüchtet in ihre Bücher in eben Fantasiewelten. Und dann wird sie mehr oder weniger wirklich aus dem Zufall heraus tatsächlich in so eine Welt geschmissen und geht da voll ins Auf. Natürlich sträubt sie sich am Anfang ein bisschen, weil das Biest sehr unhöflich ist. Und es kommt ja auch nur zustande, weil sie ihren Vater entführt hat. Also weil er das Biest ihren Vater entführt hat. Und genau, und sie tritt halt die Rettungsaktion an, indem sie sagt, oder indem sie anbietet, wir gehen den Tausch ein, nämlich statt meines Vaters, weil der ist schon alt und keine Ahnung, ob der das noch übersteht. Und natürlich hat einer der engeren Vertrauten vom Biest, nämlich Lumière, der Kerzenleuchter, in der Hinterhand den Plan, ja Moment, du kannst nur erlöst werden über einen wahren Kuss. Mhm. Ja, das typische Märchenthema. Ja. Und vielleicht ist das ja die eine. Also geh den Tauschhandel ein. Mhm. Und dann dauert es ein bisschen, bis die beiden sich so ein bisschen aufeinander einlassen können, weil natürlich ist sie erstmal die Gefangene, Stockholm-Syndrom. Ne? Ja, klar. Auch Stockholm. Aber tatsächlich, entwickelt sich dann mehr oder weniger auch über die ganzen Angestellten, nicht zuletzt, die da einen erheblichen Anteil dran haben, so eine Verbindung zwischen den beiden. Und da gibt es halt diese Szene, wo sie sich erstmals so richtig auf ihn einlässt. Das ist diese große Tanzszene und du siehst, das ist ein riesen Ballsaal in diesem verwunschenen Schloss und das wird wieder dadurch ausgedrückt, dass da kommt ein Sternenhimmel plötzlich am äußeren dieses Tanzsaals vorbei und es ist also einfach grandios gemacht und ist einfach einer der schönsten Märchenfilme, die ich kenne. Okay. Leider muss ich zugeben, nie gesehen. Echt nicht? Nein, noch nie gesehen. Dann tu es unbedingt. Jetzt zur Weihnachtszeit. Ja, es hat mich leider nie so angesprochen, aber ich muss sagen, ich habe bei dem Musical Disney, also bei dem Disney und Ice Ding, muss ich jetzt wieder zur Rate ziehen, da kam es auch mal kurz drin vor und da fand ich das Biest sehr schön dargestellt, auch die Verwandlung, die es irgendwie nachher durchmacht und auch diese, ja, also ich habe es leider nicht ganz verstanden, worum es in diesem Film geht, auch bei Disney und Ice nicht. Also, das ist halt eine der klassischeren, da ist die Thematik halt ein bisschen anders, wobei es hier auch nicht darum geht, dass das Mädchen irgendwie gerettet werden müsste oder so, sondern eigentlich das Biest. Also er ist hier derjenige, der eigentlich gerettet werden soll. Ist dieser Tanz deine Lieblingsszene oder hast du eine andere? Das ist eigentlich die prägende Szene, aber eine meiner Lieblingsszenen ist natürlich die, als Belle am Tisch sitzt und Lumière ihr das Festmahl ihres Lebens aufticht. Okay. Und das mit dem wunderbaren Song sei hier Gast. Also das ist... Ah ja, okay. Da macht es bei mir Klick, weil ich habe eine Freundin zu Hause. Und Herr von Unruh, auch noch ein wunderbarer Charakter. Das ist dann der zweite engere Vertraute. Das ist so mehr oder weniger der Haufenhofmeister. Und der versucht halt alles in Ordnung zu halten und dass da jetzt keine Anarchie auf einmal auftritt. Aber Lumière ist eher so der Romantiker und sieht halt zu, dass das irgendwie alles passt und Und beide habe ich jetzt auch als lebensechte Figuren zu Hause stehen. Die habe ich zum Geburtstag bekommen. Schön. Beide mit ihrer jeweiligen Funktion. Herr von Unruh ist eine Uhr tatsächlich, also zeigt die Uhrzeit an. Und Lumière leuchtet halt so, ist halt so ein kleines Flackerlicht drin, aber sehr schön gemacht. Und jetzt kommt tatsächlich, oder gab es ja auch schon die ersten Bilder und Trailer zu der Realfilmverfilmung von Die Schöne und das Biest. Macht Sinn, glaube ich, kann man gut verfilmen. Und haben mich auf keinen Fall enttäuscht. Also die sehen echt gut aus, zumal man den Trailer wirklich fast eins zu eins abgeschnitten hat, wie damals den Zeichentrick-Trailer. Und sieht sehr interessant aus und ich freue mich drauf. Ich kenne den Song Sei ihr Gast, heißt der Film? Sei hier Gast. Okay. Kenne ich vor allem dadurch, dass meine Freundin ist ebenso wie du, ein vor allem bei diesen klassischen Sachen, die ist ja großer Betty Boo-Fan und auch von Schön und das Biest, hat sie alles zu Hause und Tinkerbell und Gedöns, jedenfalls die Filme und sowas, da ist sie großer Fan von und dieses Sei hier Gast, das höre ich im Jahr bestimmt 10, 15 Mal und denke mir jetzt mal so, ach, eigentlich muss ich den Film eigentlich mal gucken, damit ich endlich mal weiß, warum sie die ganze Zeit so singt. Passt halt wirklich sehr gut in die Weihnachtszeit. Ja, also stimmt. Weil da hast du auch so winterliche Szenen drin. Da gibt es ja dann nochmal so einen kleinen Fortsetzungsfilm, Bells Weihnachtszauber. Aber auch der Hauptfilm. Ist der denn gut? Ist der gut? Der ist mir nicht so im Gedächtnis geblieben. Also, aber auch der Hauptfilm spielt ja so in einer winterlichen Umgebung und sowas. So wie Frozen. Von daher passt das sehr gut. Auch in die Weihnachtszeit. Frozen natürlich auch. Ja. Anders wie Küss den Vorsteller, das Gegenteil zu Weihnachtsfilm, muss man sagen. Der passt eher so Richtung Halloween sowas, ne? Ja. So ein bisschen. Ich muss zugeben, wenn ich meine ganzen Filme durchgehe, habe ich nichts mit Weihnachten am Hut, fällt mir gerade auf. Aber ist nicht schlimm. Macht ja nichts. Top 2 bei mir ist klassisch, du hast gerade vorhin schon Realfilm-Verfilmung erwähnt, wurde jetzt auch dieses Jahr real verfilmt, das Dschungelbuch. Du hattest den gesehen, die Realverfilmung von Dschungelbuch? Hast du nicht gesehen? Wurde mir immer gesagt, dass sie eigentlich gut sein soll. Und das hört man ja sonst selten von Leuten, die früher an diesen Sachen gegangen haben. Ich bin natürlich auch dieser zweite Platz von mir. Das ist übrigens die 19 gewesen. Das ist also der früheste von den Filmen, die ich mochte. Ich glaube, der letzte, an dem Disney noch selbst mitgearbeitet hat. Das müsstest du eher wissen als ich, das weiß ich jetzt gerade nicht. Und ist natürlich bei mir kindheitsmäßig geprägt, weil das war eines der ersten Zeichentrickfilme, die ich überhaupt allgemein, glaube ich, gesehen habe. Dschungelbuch mit, die mir zuerst gezeigt worden sind. Und eigentlich muss man, glaube ich, zu der Handlung nicht mehr viel sagen. Aber sie ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, schön einfach. Das Menschenkind Mowgli wird von Wölfen aufgezogen und soll wieder zu den Menschen zurückgebracht werden, weil vor allem der böse Shere Khan ein Interesse an dem Menschenkind hegt, das natürlich in dem Fall nicht netter Natur ist, sondern eher so Fresstendenzen aufweist. Und das ist die ganze Geschichte eigentlich im Endeffekt, aber diese Reise von wie er aufgezogen worden ist von den Wölfen bis zu dem Mädchen, das sich umdreht mit dem Wasserkrug und diesen lieblichen Song, dessen Text ich überhaupt gar nicht kann, aber die Höhe des Tons hat sich so bei mir für erst eingedrückt. Früher, als ich das Kind war, habe ich nie verstanden, was sie da gesungen hat. Sie dreht sich nur um, du denkst dir so, okay, der Junge ist weg. Habe ich natürlich als Jung damals nicht verpasst. Ich habe nur gedacht so, warum will er denn jetzt zu dem Mädchen rübergehen? Bleibt doch beim coolen Bären. Und dann wären wir ja schon auch beim Personal. Das Wichtigste beim Dschungelbuch ist natürlich das Personal und die Songs. Es gibt natürlich Baloo. Und wer noch nicht, probier es mal mit Gemütlichkeit, wenigstens als Kind mal irgendwie gehört hat, der tut mir auch schon leid. Und probier es mal mit Gemütlichkeit, gibt's ja auch, glaube ich, die Szene, Baloo ja, glaube ich, auch nach Insekten sucht, hat er sich auch essen, irgendwie genau. Und inspiriert dadurch habe ich nach dem Film wirklich angefangen, draußen in Stein umzudrehen. Und als ich dann die Insekten gesehen habe, ich gedacht so, ach nee, Stein wieder drauf, war mir scheißegal. War eine gute Idee, Baloo, aber hat nicht bei mir funktioniert. Also es gibt natürlich, probier es mal mit Gemütlichkeit. Oder das Lied von King Louis, wo ich glaube, ich will ein Mensch sein, König im Affenstall, der größte Klettermax, ne? Aber auch so tolle Figuren, die jetzt gerade nicht nur lustig angeheitert sind, wie Bagheera, der Panther, der ihm die ganze Zeit begleitet, der auch einfach so eine väterliche Figur hat, so die andere Verkörperung von väterlicher Figur, weil im Endeffekt ist Baloo so der lustige Onkel, der einem alles erlaubt, so, ja komm, spring doch, mach doch, was du Lust hast, und Bagheera ist so, Mowgli, bitte, lass uns doch mal jetzt ernst bleiben, und sind beide einfach total toll. Es wäre das tollste schwule Tierpärchen, was ich kenne, muss ich einfach sagen. Sorry. Aber auch die bösen Charaktere, Shere Khan, habe ich wirklich früher Angst vor gehabt. Das war wirklich. Oder die Geier, wie fies und eklig die auch dargestellt sind. Aber auch auf der anderen Seite die Hattis Elefantenrunde, also mit Hattis Elefantenmarsch, glaube ich, heißt doch General Hatti, glaube ich, oder sowas. Genau. Das ist zum Beispiel einer der Songs, die wir auch gerne machen. Wenn ich von einem Freund unterwegs bin und wir sind lustig drauf, wir kommen nach Hause, und wenn wir beide durch die Tür gehen, so links, zwei, drei, vier, Elefanten mit viel Mut, mit Trockenholz. Das ist immer, es ist herrlich. Bei meiner Freundin sind es halt so die Schön und das Beast-Songs oder Betty Boo-Sachen, aber bei mir ist es so, wenn ich mal so drauf bin, dass ich eher Sachen haben möchte, die mich aus der Kindheit so rumbringen, dann summe ich leise vor mir hin, probier's mal mit Gemütlichkeit. Oder diese, vor allem Hattis Elefantenmarsch. Hattis, das Geile ist, der Steffen versucht gerade die Milchbeerenpackung aufzumachen. Ist, der meinte zu mir noch, die knittern ja auch nicht, wenn die aufmachen. Nee. Die gehen auch sofort easy auf und jetzt ist er seit circa einer halben Minute beschäftigt, das so leise zu machen, dass das jetzt Gegenstand des Podcasts gerade wird. Ja komm, in der Zeit kann ich auch die Vampire für mich aufmachen. Ja komm, wir machen jetzt einfach mal hier die Tüten auf. So, fertig, fertig. Ich bin fertig. Wie machst du das? Wir hatten sowas nicht. Du kannst hier unten, du musst hier unter sein. Nein, ich hab's. Okay. Ich hab's sogar noch sauberer als du. So. Super, aber ich gebe dir mal den Trick, wenn du es einfach haben willst, weil du ein Giersack sein könntest. Du isst das trotzdem nicht mehr. Du drehst die Seite auf die falsche Seite rum und gehst einfach in eine Ecke, das geht immer offen. Das geht immer offen. Du wolltest es jetzt schön aufmachen, ne? Du hast es so schön aufgemacht. Gib mal, das sind Milchbeeren. Ich hab die noch nie gegessen. Schmeckt nach Milch. Aber Beeren, okay. Beeren dachte ich gerade so, passt gerade. Passt sehr gut, aber sind nicht mein Geschmack. Also irgendwie komisch, schmeckt wie ein Lutscher, der weich ist und gummihaft, ne? Okay, möchtest du mit dem Milchbeeren alleine sein? Soll ich gehen? Also, bevor wir jetzt den Leuten wieder was voressen, das wird wieder so ein Ess-Podcast. Wir damals mit den, du reißt dich an die Schokoeier, ich glaube, das war auch wieder in der Weihnachtszeit. Meine große Empfehlung wirklich, das Dschungelbuch, ich weiß, dass es davon auch eine Fortsetzung gab, Dschungelbuch 2, der habe ich nie gesehen. Steffen, wie soll ich das denn? Du machst das geil, Steffen, der zieht sich jetzt noch um. Wenn du kannst vielleicht eine Hose wieder anziehen. Ist eine kleine Show hier. Ist eine Show. Oh, meine Jacke ist runtergefallen. Ja, bitte. Louis de Finet. Nein, doch. Und das ist meine Top 2 und ich, das hat natürlich total geprägt und das hat bei mir die Top 1 auch. Und ich bin gespannt auf deinen Platz 1, Steffen, was du als deinen Herzensfilm von Disney so rüberbringst. Disney-Schurke war denn noch gemeiner und fieser als Shere Khan? Meinst du aufgrund der Taten oder aufgrund der, wie er ist? Hä? Es kann ja sein, jemand, der sehr böse tut oder jemand, der etwas sehr Böses getan hat. Der Böses getan hat. Okay, für mich gibt es da eigentlich nur noch einen. Das wäre? Scar. Haha. Und das ist Platz 1. Ja, dann herzlichen Glückwunsch, Hände schütteln. Wir haben denselben Platz 1. Das freut mich, aber bitte, fang an. Achso, lass mich kurz, bevor du anfängst, ich habe was Schönes vorbereitet. Wirklich Liebe sein. Und zwar ist, warum steht der jetzt nicht drin, ich Trottel? Was? Gut, dass ich vorbereitet bin. Das ist super vorbereitet. Ja, nee, also ich weiß nicht, welcher Platz es ist, aber ich habe auf Office Box Mojo geguckt. Es ist wirklich so, dass König der Löwen der einzige Zeichentrick 2D-Film ist, der von Top 1 bis 100 noch wirklich bis jetzt überlebt hat. Das hat keiner von anderen von den Disney-Dingern geschafft. Also ich habe alle durchgeguckt von 1 bis 100 und habe mich sehr gefreut. Weißt du, welcher Disney-Film in anderer Form unter dem König der Löwen drunter steht? Eigentlich steht da noch ein Film, der ist auch von, sag mal, was glaubst du, wer könnte unter König der Löwen stehen? Ohne meinen dummen Kommentar, den ich danach gesagt habe. Ja, erzähl mal. Es gibt trotzdem noch einen, der da drunter steht. Ach so, noch einen, Schneewittchen. Nee, ist das wirklich Dschungelbuch? Und zwar die Neuverfilmung. Die Neuverfilmung hat es unter König der Löwen geschafft. Okay. Und das fand ich richtig krass. Da hier komme ich gleich nochmal zurück, da habe ich noch was vor mit dir. Okay. aber König der Löwen, fang an. König der Löwen. Das ist natürlich, war damals eine Story, die gab es schon mal vorher, die gab es vorher in gezeichneter Form sogar schon mal. Und zwar als Kimba der Löwe. Das war eine TV-Serie damals, eine Anime-Serie. Ja, meine ich auch gerade, ne? Anime. Ohne, ja. Aber auch Comics dazu. Und tatsächlich hat sich Disney... Das macht viel Sinn, muss ich gerade sagen. Disney daran ein bisschen bedient aus dem einfachen Grund, dass der Zeichner wiederum sich bei ihm damals bedient hatte, so ein bisschen in der Form der Zeichnung hat er sich an Bambi orientiert. Also so ein kleines Wechselspiel im Grunde. So, und deswegen haben sich die Disney Studios dann halt so dieser Thematik angenommen. Und es geht um Simba. Simba ist der Hauptcharakter in dem ganzen Ding. Er wird geboren und steht von Anfang an fest. Er wird eines Tages den Platz seines Vaters Mufasa übernehmen. Den Platz im ewigen Kreis und den Platz auf dem Löwenfelsen. Und als König der Savanne. Auf dem Löwenfelsen kann man über das gesamte geweihte Land sehen. Und dieses geweihte Land gilt es dann halt zu regieren. Genau. So. Der Mufasa hat noch einen Bruder, das ist besagter Scar. Hast du gesagt, dass Mufasa der Vater von Simba ist? Ja. Okay, alles klar, Entschuldigung. Ja. Und dieser Scar ist selber irgendwie scharf auf den Potzen und hat damit so das Ziel, wie stelle ich das an? Und dann geht er einen Pakt ein mit einer weiteren Gruppe von Gegnern des geweihten Landes. Das sind die Hyänen, die leben im Schattenland. Und ja, mit denen geht er so einen gewissen Plan ein. Und der gelingt dann auch, nämlich, dass sie es schaffen, Mufasa in einen Hinterhalt zu locken. Der traurigsten Film-Todgeschichten, muss ich sagen. Also da habe ich echt Rotz und Wasser geheult und das soll was heißen. Das Schlimme ist, du erzählst ja schon wieder von, ich habe ihn jetzt schon wieder traurig, weil ich halte das nicht aus, aber erzähl weiter, und das müssen wir durch. Das Schlimme ist bei dem Film, die haben das echt geschafft, die Musik darum zu wickeln, die das auch sowas von transportiert und du kannst in dem Moment gar nicht anders. Also das ist, also wenn ein Mensch ein Herz hat und diesen Film sieht, dann geht das gar nicht anders. So. Und jedenfalls schafft es Scar dann, den jungen Simba, der ja bei der ganzen Aktion dabei war, dann auch das schlechte Gewissen einzureden, dass er praktisch schuld daran ist. Und sagt ihm halt, flieh. Ja? Lauf so weit weg, wie du nur kannst. Und damit sind alle aus dem Weg praktisch und er kann den Thron annehmen. Den Thron in Form des Felsen, des Löwenfelsens besteigen. Und Simba flüchtet und trifft während seiner Reise auf das Comedy-Duo, Timon und Pumba. Ich wollte gerade Erkan und Stefan im Comedy-Duo gesagt, also wie krank. echt meine Lieblings-Sidekicks nach Ginny dann auch direkt. Und die leben halt so ein Leben ähnlich wie Baloo. Auch Insekten unterm Stein. Genau, und Hakuna Matata ist ihr Lebensmotto, das heißt keine Sorgen. Mhm. Und das verkörpern sie, indem sie auch das Lied dazu singen. Und während dieses Lied sieht man halt, wie Simba unter dieser Wohngemeinschaft heranwächst. Dieser Hippie-Wohngemeinschaft. Genau. Und eines Tages taucht dann halt im Camp eine junge Löwin auf und darin erkennt er seine Jugendfreundin Nala. Die hat man noch gar nicht erwähnt. Und genau. Steffen gerade sofort dran schreit, ich sag mal kurz zwischendurch Spoiler-Alarm. Wir haben zwar schon eigentlich einen der wichtigsten Momente mitgesagt, aber du erzählst ja gerade so schön alles. Ja, nö, ach, der Film ist alt genug, der ist von 94. Ich wollte es nochmal extra sagen, falls jetzt immer noch jemand, also wir werden auch jetzt das Ende jetzt erzählen, bitte weiter. Mhm. Also die Löwin. Dann darfst du jetzt weiter, weil ich hab grad Bärchen im Mund. Nee, das erzählst du jetzt, du machst das gerade so, ich lausche dir gerade so schön. Ich werde aber die Zeit, in der du sozusagen das Bärchen so langsam mit deinen Enzymen im Mund verdauen wirst, wirst jetzt neu reinziehen, ne? Ich werde das schon. Naja, und dann natürlich kommt es erst zur obligatorischen Kampfszene. Simba möchte seine neuen Freunde beschützen. Mhm. Sie sind mehr oder weniger auf Futtersuche, weil im geweihten Land ist fast nichts mehr übrig. Die Hyänen sind Aasfresser. Mhm. Und das geweihte Land selbst hat sich mehr oder weniger in eine Art Schattenland verwandelt. Genau, durch die Koalition auch mit den Hyänen auf jeden Fall. Genau, die steht aufrecht und weiterhin. Und Nala bittet natürlich Simba um Hilfe. Die ist natürlich erstmal völlig perplex, dass er noch lebt. Weil natürlich hat Scar auch von ihm behauptet, dass er tot ist. Mhm. Und er hat den Hyänen sogar noch den Auftrag gegeben, ihn praktisch auszuschalten. Die haben es aber nicht geschafft, genau. Und es kommt, wie es kommen muss. Es tat er so ein bisschen mit sich selbst, aber das kann, er zweifelt an sich. Und dann sieht er in dieser monumentalen Szene. Zweite emotionale Szene, boah. Oh, den Geist. Den Geist seines Vaters praktisch in den Wolken. Das ist bei den Löwen so, die können ihre Vorfahren praktisch immer in den Wolken wieder erkennen. Also zumindest symbolisch ist das hier jetzt so reingeschrieben worden und es passt aber auch in dem Moment sehr schön und mit dem Geist seines Vaters im Rücken einfach toller Song, bei dem ich jedes Mal rausballere, ist halt gleich auch was. So ein Flaschen, ich besorgen wurde. Ich bin da auch gerade emotional. Das ist schlimm, das ist krass, wie einen der Film so bringt, wenn man nur dran denkt, oder? Ja. Okay. Ja. Und dann macht er sich halt wieder auf den Weg ins geweihte Land, um den finalen Kampf gegen Scar anzutreten. Ja. Genau, und bei diesem finalen Kampf gibt es dann wieder eine ähnliche Szene, die wir auch schon bei Scar und Mufasa hatten, also ähnlich genau. So von der Abhängigkeit, dass auch, dann versucht sich natürlich Scar, weil er einfach ein Arschloch hochziehen ist, sich wieder reinzuschmeicheln, so, komm, nee, Aber Simmer macht kurz einen Prozess und im Endeffekt übernimmt er dann das Geweih dann wieder für sich. Und das wird dann auch in einer Fortsetzung, glaube ich, auch fortgeführt, die ich aber nie, glaube ich, großartig in Erinnerung habe. Guckst du zufälligerweise die Serie The Royals? Nee, leider nicht, nein. Das ist tatsächlich im Grunde die Geschichte von 1 zu 1 übernommen. Also zumindest der Grundplot ist so. Okay. Natürlich hat man hier noch so ein paar andere Elemente mit reingenommen. Ja. Aber da geht es auch darum, dass dann plötzlich der Onkel auf dem Thron sitzt. Okay. Und der ist 1-1 Scar. Das ist so unglaublich. Scar ist wirklich, man muss schon sagen, man hat ihn abgrundtief gehasst, vor allem in diesem Moment. Also am Anfang denkt man sich ja noch so, was ist das für ein was ist das für ein komischer Onkel, aber in dem Moment wurde den nicht ernst, ne? Ja, ja, und man nimmt und auf aber einmal in dem Moment, wo er Mufasa dann, sozusagen Mufasa packt dich und Mufasa auch noch als sein Hut, genau, und dann ihn durchstößt, Alter. Ist man so, denkt man sich so, das nein, und Mufasa kommt, ist auch noch so ein grundsympathischer Papa, das ist so der Papa, den man sich wünscht, so krass. Der gute Laune Papa. Der gute Laune Papa und der aber trotzdem noch beschützt und ja, ja, und, ne, und auch was beibringt, ja, genau. Also und so weiter und so fort, also schon integer auch und dann diese Szene, der kommt so von hinten rum, der Scar. Du nimmst ihn erst, wie du schon sagst, du nimmst ihn erst überhaupt nicht ernst und auf einmal entblößt er sein völlig böses Wesen. So, zack, da ist es. Ja. Und das steht dann wirklich diese epische Szene steht dann so im Kontrast, wie so am Anfang so schön positiv der Film auch beginnt. Da beginnt es ja wirklich, dass Simba als neugeborenes Baby von Rafiki, dem Affen, dem Eisenaffen, in die Höhe gehalten wird auf dem Königsfelsen und dann diese schöne Tierparade passiert, die man auch toll, muss ich sagen, in dem Musical sehen kann, in dem ich auch schon drin war. Du ja, glaube ich, auch. Ne? Wir beide waren drin. Das haben die auch sehr schön nochmal dargestellt. Und dann gibt es nachher auch noch die Szene, wo Simba ja selber noch singt, ich will jetzt gleich König sein. Das ist genau das Gegenteil. Noch als Junger will er noch König sein, macht dann Nala Späßchen und machen viel. Später Spaß. Kommen dann diese zwei. Genau, andersrum ist es dann so. Und dann muss Nala ihn überzeugen, doch noch König zu werden, weil er seiner Verantwortung gerecht werden muss. Ja. Naja, als Kind sieht er das halt nur als Privileg erstmal so. Ne? Also das ist dann halt was Tolles. Jeder muss auf mich hören und so weiter und so fort. Und später dann kommen ihm halt die Zweifel, weil ihm die Verantwortung klar wird. Und er wird wieder, also er hat wahrscheinlich auch irgendwo, das wird jetzt nicht so explizit gesagt, aber trotzdem natürlich hat man irgendwo noch dieses Gefühl, er hat auch Gewissensbisse, weil es ja irgendwie seine Schuld war, weil er in diese Falle von Scar sozusagen mit reingegangen ist. Das wird ihm dann so eingeredet. Genau, es wurde ihm so eingeredet. Klar. Und natürlich die Restzweifel bleiben, weil im Endeffekt ist er praktisch von zu Hause ausgebüxt, das war ja das Vorausgehende und sein Vater hat ihn gesucht und da wurde dann natürlich durch die Stammbäder ausgelöst und Die Liebe zu diesem Film ging in meiner Familie so weit, dass wir unseren ersten Familienhund Nala genannt haben. Ach ja. Genau, es war ein weiblicher Hund. Das war auch wirklich, weil wir alle den Film so toll fanden, haben wir einfach Nala genannt, sie. Und das war schon sehr toll. Und ich fand, also alle Charaktere, die in diesem Film drin sind, haben ihre Berechtigung da drin zu sein und sind auch einfach toll. Es gibt keinen, wo ich sagen würde, flacher Scheißcharakter, der bringt ja gar nichts. Selbst Zazu, der eigentlich, ne, der Vogel, der auf Simba als Kind vor allem aufpasst und sozusagen auch an der Seite von Mufasa immer sitzt, ist auch ein toller Charakter, weil er versucht, an Ordnung festzuhalten und sonst irgendetwas. Zazu lässt sich am ehesten vergleichen mit Herr von Unruh aus. Ja, wahrscheinlich, ne, kann ich mir gut vorstellen. Und auch ein, was für mich auch von der Stimme her wieder, weil Stimmen sind mir auch mal sehr wichtig, super in Erinnerung geblieben ist, neben der tiefen, bösen Stimme von Scar natürlich, ist bei den Hyänen. Die auch manchmal hoch wird. Die auch manchmal hoch wird, natürlich, wenn er auch vor allem bettelt nachher auch noch. Ja. Aber auch bei den Hyänen, wie Heller von Sinn, die eine Hyäne davon macht. Ja. Super lustig. Und dann gibt es ja einfach die eine Hyäne, die einfach die ganze Zeit immer nur bescheuert lacht. Das ist auch einfach mega bescheuert. Die sind auch Comic-Charakter auf Ilja der bösen Richter Seite als, im Endeffekt. Ilja Richter als Timon. Genau, eher richtig. Wunderbar. Timon, auch super, ja. Klasse. Und Pumba als der Pups, wovor man Angst hat, dass er wieder losgeht, sind einfach super gemacht. Also man kann es gar nicht anders sagen, das ist so perfekt in sich. Das ist auch das, was du mit Stimmung gesagt hast. Die Stimmung hier, also ich meine, er ist überhaupt nicht weihnachtlich, so ein Weihnachtsfilm, aber es ist halt einfach der stimmungsvollste Film. Und ich bin da auf deiner Seite. Wer sich diesen Film anguckt und wer sich ja anguckt und nicht irgendwie enttäuscht wird, rollen muss. Oh, ja. Zumindest nah an die Tränen der kommt. Hat irgendwie, der faked irgendwas, der macht Fake News oder der hat einfach kein Herz, weil das kann das ergreift mich und Steffen, ich habe es ihm angesehen und er hat es mir wahrscheinlich ein bisschen angesehen, das ergreift und jetzt, wo wir drüber reden haben, wo wir nur über nachdenken, über diese Szene, wie schlimm das ist, seinen eigenen Vater durch noch sowas zu verlieren und dann auch noch dem Kind sowas einzureden, dass dann ja auch noch jahrelang in dem Glauben bleibt, weil es wächst ja auch noch auf. Auch schön die Szene, wo er aufwächst, ne? Mhm. Und auch das englische Lied Can You Feel the Love Tonight von Simba und Nala nachher in ihrem Liebesspiel, also Anführungszeichen Liebesspiel, ja. Ist super toll gemacht. Super toll gemacht. Die Songs sind einfach perfekt. Elton John war das ja, ne? Ja. In Zusammenarbeit mit Tim Reiss. Mhm. Wunderschöner Soundtrack, der passt wie die Faust aufs Auge. Da gibt's nur wenig Soundtracks, die das so perfekt begleiten. Und das ist echt toll. Und daraus ein Musical zu machen, war echt nochmal ein tolles Ding. Und das ist lustigerweise die Mischung. Ich kenne ja die englischen Versionen, aber ich kenne auch die deutschen Versionen der Songs. Mhm. Bei der deutschen, ich bin bei der deutschen Version, finde ich Hakuna Matata auf Deutsch sehr viel cooler. Mhm. Finde aber Can You Feel the Love Tonight auf Englisch noch sehr viel besser als, ich weiß gerade in Deutsch, die kann das wirklich Liebe sein. Nee. Ist auch schön, aber Can You Feel the Love Tonight ist noch ein Ticken schöner. Mhm. Und in Deutsch finde ich den ewigen Kreis wieder besser am Anfang. Also das ich finde, man kann auch auf beiden Varianten das hören. Es ist in beiden Sprachen auch für sich, weil auch wenn man alle sagen, das Englische ist natürlich immer viel cooler zu hören, manchmal sind auch deutsche Sachen sehr viel poetischer. Mhm. Das passt manchmal zu den Songs, die sie rübergebracht haben. Ähnliches mit der Musik hat nochmal funktioniert bei einem Film, den wir jetzt gar nicht in den Top 3 hatten, nämlich bei Tarzan dann. Das war ja dann Phil Collins, der so die Musik mit beigesteuert hat und da war es sehr ähnlich. Mhm. Und war die Thematik auch sehr ähnlich und so weiter und so fort und der kam auch relativ schnell darauf König der Löwen, glaube ich, danach, es war gar nicht so weit, ne? Es war nicht so viel Zeit dazwischen. Glaub nicht, nee. Und aber leider nie ganz gesehen, glaube ich. Ja. Auch ein toller Film, der auch die Musik soll fand ich auf jeden Fall Musical gehört. Bekommen hat. Ja, genau. Und das passt auch sehr gut. Ja. Jetzt wollte ich ja noch mal so ein paar Filme ergänzen, wenn ich darf. Natürlich, ansonsten wir haben eine Weihnachtsepisode. Nee, ja. Ich habe mich wirklich auf meine Top 3 beschränkt. Aladdin wäre auch ein Kandidat gewesen, wenn er mir akuter im Kopf geblieben ist. Der hätte auch in die Top 3 kommen können. Ich freue mich natürlich auch immer für Disney, wenn es jetzt gerade so heißt, dass sie auch im Animationsbereich dazu, also wenn, ne, ich mache, eigentlich braucht man gar keinen Unterschied mehr machen zwischen Pixar und Disney, ist ja jetzt wieder eins. Aber wenn zum Beispiel solche Sachen wie Frozen gut funktionieren, dann freue ich mich für Disney genauso wie für bei Pixar, wie ich mich für Pixar mit Alles steht Kopf oder mein Lieblingsfilm halt oben von Pixar sehr freue. Ich freue mich einfach, ich freue mich vor allem über Filme, die entweder mich emotional berühren, das ist zum Beispiel jetzt in dem Fall König der Löwen gewesen, die mir irgendwie die Charaktere Spaß machen, das ist für mich Dschungelbuch gewesen, oder die eine gewisse Grundstimmung rüberbringen und wo alles schön ineinander passt. Dazu gehört in dem Fall auch wieder König der Löwen, aber auch Küsst den Frosch für mich nochmal ein bisschen mehr. Und das war für mich eigentlich das so. Und natürlich ist da immer noch Nostalgie-Bonus dabei. Ja. Ich glaube, wenn ich Schön und das Biest irgendwie auch früh als Kind gesehen hätte, wäre ich vielleicht auch anders dem Film eingeschlappt. Dschungelbuch und König der Löwen sind einer der ersten Filme, die ich überhaupt gesehen habe, also als Kind. Und das ist dann schon so prägend, muss man einfach sagen. Warum hat der Steffen jetzt einen Film nicht genannt? Weiß ich nicht. Das darfst du jetzt beantworten. Natürlich, es gibt ja natürlich auch mindestens einen Film, in dem Goofy eine Hauptrolle spielt, nämlich Goofy der Film. Überraschung. Aber, oder hat er nur eine Nebenrolle darin? Ist das auch einer meiner Lieblingsfilme? Den habe ich, glaube ich, auch Disney. Gesehen. Den haben wir auch gesehen. Allerdings hat der nicht so diese Magie von den Disney-Filmen, die man jetzt so. Das ist Goofy und Max, also das Max dabei. Genau, also das ist im Grunde ja die von der Serie. Die Filmfortführung der Serie. Die toll ist, die sehr toll ist. Die es auch sehr gut ist. Und wie gesagt, der Film hat auch in sich so super funktioniert, aber ist jetzt trotzdem nicht. Also ist einer meiner Lieblingsfilme, auf jeden Fall. Ich würde ihn vielleicht. Also von den Disney-Filmen jetzt. Ich würde ihn da vielleicht unter den Top 10 verorten, aber es gibt da einfach andere. Also er muss sich da mit ganz anderen Filmen messen und da haben andere Filme halt, wie gesagt, die, wir haben es ja erwähnt, die ganz anderen Qualitäten, ne, wo dann Musik und Gefühl und alles, was vermittelt wird, einfach viel besser zusammenspielen. Ja. Ist auch etwas moderner, ja, wie der stimmt. Film, ja, muss man sagen. Ja, also Goofy und Max ist auch eine moderne Sendung. Mhm. Das war auch dann, als ich älter wurde, war nicht Goofy und Max neben Bonkers, was früher auf der Super RTL lief, fand ich immer eines der tollen Sendungen, die ich dann auch gerne geguckt habe, weil ich trotzdem, ich meine, das ist schade heutzutage für die Kinder. Wo findet man heutzutage noch Zeichentrickserien, wenn ich gucken würde? Super RTL macht sowas, glaube ich, gar nicht mehr. Und naja, Disney Channel hast du jetzt als Free-TV-Sender. Aber da sind auch mehr Realsachen. Ja, stimmt. Ja. Und die Zeichentrickserien selbst hast du eher bei den Pay-TV-Sendern von Disney tatsächlich. Okay. Also ich finde es halt schade, weil es gab immer, es gibt sowas wie Vormittagsprogramm einfach nicht mehr. Mhm. Das, was man früher mal hatte. Ja, das ist ein bisschen abhanden gekommen, ja, das stimmt. Ich bin letzte Woche irgendwann mal sehr früh wach gewesen, weil ich nicht schlafen konnte und habe gesehen, dass sie um 4 Uhr Malcolm mittendrin zum Beispiel drin haben. Mhm. Und das war für mich früher auch ProSieben Nachmittag. Mhm. Und habe dann gedacht so, okay, jetzt muss ich um 4 Uhr aufstehen, um das Gefühl von früher wieder zu kriegen. Blöd. Ja, dann gut, lieber, Film. Dann lieber nicht. Was, worum ging es eigentlich? Kannst du nur ganz kurz sagen, worum eigentlich nochmal das ging? Ja, Goofy, der Film ist im Grunde ein Roadtrip von Goofy und seinem Sohn Max, genau, der halt das letzte Mal einen gemeinsamen Sommer mit seinem Sohn erleben will, bevor der aufs College geht. Mhm. Dazu hat Max eigentlich überhaupt keine Lust, weil er lieber zu Hause bleiben will, bei dem Mädel, was er beeindrucken will. Okay. Und und er versucht das so ein bisschen so zu deichseln, dass er will nicht zu Hause bleiben bei dem Mädel, was er beeindrucken will, sondern er hat ja eigentlich versprochen, dass er bei einem Konzert von einem Lieblingssänger von ihr im Publikum sein wird oder mit auf der Bühne stehen. Okay. Irgendwie sowas. Okay. Und so versucht er das in die Richtung zu lenken. Goofy ist dann natürlich ein bisschen enttäuscht von ihm und so weiter und so fort. Okay. Also ist halt ein Roadmovie und aber am Ende wird dann trotzdem wieder alles so, wie es sein soll. Und Max erkennt auch, dass er an dem letzten Sommer mit seinem Vater halt festhalten soll, ja. Zu der Serie kann ich nur sagen, also zu der ganzen Thematik Goofy und Max und Goofy der Film, dass ich bei der Serie vor allem, das ist aber mein Eindruck, das kannst du mir jetzt widersprechen, ich eigentlich immer empfand, dass gar nicht für mich Goofy im Vordergrund stand, sondern eigentlich immer Carlo, der mit seiner Familie, also hatte ich immer das Gefühl, dass Carlo eigentlich so, der genervte Nachbar, immer so im Vordergrund stand und Goofy eigentlich wirklich immer so der nervige Typ von drüben mit seinem Sohn und Max natürlich. So, die beiden habe ich eher so im Vordergrund gesehen. Das Gefühl hatte ich immer, ne? Verstehst du, was ich meine? Ja, also Max und KJ. Okay, ja, genau. Ja. Die natürlich so eher die Protagonisten, die beiden Jungs halt, die Jugendabenteuer erleben. Goofy und auch Carlo sehe ich eher in Nebenrollen tatsächlich. Aber Carlo hat ja nochmal seine ganze Familie um sich geschart, mehr oder weniger. Ja. Und seine Frau. Ja. Und noch die Tochter, die Kleine. Stimmt. Und von daher ist es so eine, man kann es fast als eine Patchwork-Serie bezeichnen, ja, stimmt, ne? Wenn man das so will. Also es geht natürlich primär um die Erlebnisse der Jungs, der Jugendlichen und aber natürlich die Eltern dann auch immer noch so in gewisser Form damit. Okay, du hast noch einen Film, den du erwähnen wolltest, glaube ich. Oder ja, was? Ich habe noch zwei, die ich kurz anschneiden möchte. Ja. Und zwar, weil du das vorhin hattest mit dem Bijou und sag schnell, mit Küss dem Frosch, so diese ganze Atmosphäre. Ach so, ja, Bayou, genau, das Bayou. Bayou, ja. Genau. Ein Film, der mich sehr an diese Atmosphäre auch so erinnert, war einer der ersten Disney-Filme, die ich überhaupt gesehen habe. Und das war Bernhard und Bianca. Ja, stimmt, hast du schon mal gesagt. Ich spielte auch so in so einer ähnlichen Umgebung. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, ob es der Bayou auch war oder ob es vielleicht sogar der Mississippi war, weil so Schaufelraddampfer und sowas. Aber die gab es ja am Bayou, meine ich, auch, ne? Die gab es ja auch, ja. Also es könnte auch da so in dem Gebiet gespielt haben. Da kann gut sein, ja. Habe ich leider nie gesehen, sorry. Kann nicht so viel zu sagen. Ja, also das war so einer der ersten Disney-Filme überhaupt, die ich gesehen habe. Und da war ich geflasht. Du kannst auch wieder mit meiner Freundin sprechen, die dann auch heißt und nicht. Also das war so allein die Grundidee. Also du hast die Vereinten Nationen im Grunde und dann hast du da plötzlich nochmal in der Wand das Gleiche in ganz klein mit Mäusen, die sich dann die Rettungstruppe nennen. Und das ist einfach herrlich. Und dann hast du diesen Albatros, diesen tollpatschigen Albatros Orwell, der da praktisch die Fluggesellschaft stellt. Und der hat natürlich nie Probleme in der Luft. Er hat nur Probleme mit Start und Landung. Sehr gut. Erinnert mich ein bisschen an Quack der Bruchbelohnung. Das ist ja ein Problem. Ja, so an den natürlich sehr angelehnt. Ne? Ja. Und sehr atmosphärisch, sehr düster auch der Film, also so allein durch diese Umgebung wieder. Und also wenn dir da die wenn dir das gefallen hat vom Stil her, so von der Umgebung, Setting, und vom Setting, dann dürfte dir Bernhard und Bianca auch sehr gut gefallen. Damals Five Wilhelm Auswanderer gesehen, was war das ganz anderes. Da gibt's aber noch einen zweiten Teil, der ist dann Bernhard und Bianca im Känguruland. Ja, das sagt mir was, ja. Der ist dann deutlich heller und freundlicher, weil der spielt in Australien. Okay. Und da scheint ja immer die Sonne. Ja. Und na, so ungefähr ist es da auch, aber er hat auch so seine dunklen Momente drin, aber es geht ja immer darum, dass die beiden irgendwie ein Kind in Notlage retten wollen. Okay. Ja? Das war im ersten Teil schon das Thema und das ist auch im zweiten Teil das Thema. Ja. Hm. Also Bernhard und Bianca, die Filme, sind auch noch eine Empfehlung, die ich immer wieder geben kann. Und jetzt der letzte ist dann tatsächlich Ariel. Den haben wir ungefähr zeitgleich mit Bernhard und Bianca damals bekommen. Also meine Schwester hatte Ariel, die Meerjungfrau, bekommen und ich Bernhard und Bianca als VHS damals noch. Und das war so der erste Film, mit dem ich so mit diesem Disney-Prinzessinnen-Kosmos in Verbindung gekommen bin. Ja. Und so dieses ganze Sidekick. Sebastian die Krabbe und Fabius. Ja. Und auch nochmal Scuttle, das war auch wieder so eine Art, so eine Möbelbar und so weiter und so fort. Und, unter dem Meer. Genau. Auch da die Musik natürlich ganz einschneidend gewesen. Toll, ja. Und auch so ein fieser Bösewicht, die Ursula. Ja, natürlich auch wieder gesprochen von natürlich Hella von Sinn. Ach stimmt, ja. Mhm. Und ich liebe Hella von Sinn, wenn sie sowas spricht, dann ist sie einfach perfekt. Also, ja. Bin eh großer Freund von Hella von Sinn in dem Fall, wenn sie sowas macht, weil ich bin immer ganz böse und finde immer so von der Optik her, meine Mutter sieht ähnlich aus wie Hella von Sinn. Mhm. Ich sage, halt jetzt immer drunter, dann kriege ich jedes Mal eine drauf. aber so von der stimmlichen Lage, wie sie Ursula spricht sie da ja auch nochmal, dass man richtig so auch Angst hat, weil ja Ursula mega groß ist und auch noch so Tentakelarme hat am Unterboden. Oh, also die war auch richtig fies, ja. Genau, das waren jetzt so meine... Deswegen meine Mutter mal so, wenn ich sie Ursula genannt habe wegen Ariel. Jetzt verstehe ich einiges. Hast sie damit fett genannt? Nein. Ich hab mich fett genannt. Ja, nein, also das war echt so ein... Ja, der war auch. Triton vor allem hat mir immer sehr gefallen, mit Dreizack. Und, war super, und Mickey, Goofy und Donald tauchen kurz auf. Das weiß ich gar nicht mehr. In einer, im Film, also. Unter dem Meer praktisch sogar. Es gibt so eine Szene, da schwebt. Unter dem Wasser halt, ne, Triton so in seinen Thronsaal hinein und da stehen jede Menge Gefolgsleute und unter diesen Gefolgsleuten finden sich Mickey, Goofy und Donald. Ja. Findet die mal, schickt die uns mal. Ja. Gibt Bilder zu auch, ja. Okay. Genau. Das waren. Okay, ich hätte, weil wir im Thema Filmkosmos drin sind, mach du ruhig, habe ich mir was Nettes angeschaut. Ja, wir könnten mal, wir haben nämlich hier ein bisschen was eingekauft, dann müssen wir auch uns auch ein bisschen, ist ja Weihnachten, ne? Da ist man ja muckelig miteinander, macht man erstmal ein paar Dosen auf, die man sich am Kopf klatscht. Muckelig Dose. Wir haben uns die Marke Rubicon, weil wir dürfen ja niemals den Rubicon überschreiten, habe ich militärisch gesehen, deswegen fand ich es ganz nett. Sparkling Mango Gold, es riecht auch schon so total mangomäßig. Ich bin ja großer Freund von, trink du ruhig, Steffen. Ein kohlensäurehaltiges Erfrischungsgetränk mit Mangomark. Mangomark, ja, kennst du Mangolassi? Nee, ich kenne nur Mangomark und das ist der Kollege von Melon-Paul. Nee, Gott. Auf jeden Fall, Mangolassi ist so ein indisches Dessertgericht. Das ist so eine Art Mango mit Joghurt zusammen in so püriert und ist sehr lecker. Also kann ich nur empfehlen. Es riecht auch schon sehr. Heftiges Mango. Boah, aber richtig lecker. Finde ich richtig gut. Ne? Nee, du. Ist richtig gut, ne? Herzlich willkommen beim Rubicon-Podcast. Boah, das ist mit Mangomark. Ich glaube, ich kaufe mir erstmal eine Tube Mangomark und schieb mir die rein, du. Boah, lecker. Ich find's gut. Morgen sehe ich den Basti schon zum Rewe tängeln und da nochmal. Mango. So, ja, davon nochmal 10 Kapack. Ich kauf mir hier die ganze Stiege. Können Sie mir die nach Trosten? Bitte lieb, Herrn. Ich hab eine ganz, keine Sorge, ist kein großartiges Quiz. Nur, damit wir mal ein bisschen was Bescheid wissen. Ich war ja auf, wie heißt diese, Office Box Mojo Seite. Fand ich ganz interessant. Da sind einfach die Verkaufszahlen. Was Rotten Tomatoes, ne? Ist einfach die Verkaufszahlen von allen Filmen oder was sie eingebracht haben. Ich habe leider nicht die Zahlen daneben stehen, aber ich habe die Reihenfolge mir aufgeschrieben. Weil ich mir ja sowieso angucken wollte, wo Lion King stand, weil das in der Wikipedia drin steht, habe ich gedacht, vielleicht weißt du ja ein bisschen was. Keine Sorge, wir machen das jetzt auch nicht allzu lang, aber den erfolgreichsten Film wirst du wahrscheinlich wissen, oder? Den ist Disney. Es ist aller Filme. Aller Filme. Oh Gott, aller Filme? Ja. Weißt du den erfolgreichsten Film? War mal eine Zeit lang Avatar. Würdest du das einloggen? Weiß ich jetzt nicht so genau, was kannst du noch? Was würden das noch überholen? Was kannst du noch sagen? Titanic immer noch? Auch ja, sag mal so, ich mache auch kein langes Rätsel an. Avatar und Titanic sind immer noch 1 und 2. Avatar 1, Titanic 2. Und auf den, an was gemessen denn jetzt? An den Verkaufszahlen, also Tickets ja, verkauft. Ja, und die inflationären oder die nicht inflationären? Das weiß ich nicht, aber ich habe jetzt einfach die nur Officebox Joe Mojo genommen. Weil dann wäre es nämlich, glaube ich, ganz anders. Und danach kommt ein sehr viel modernerer Film. Was könnte danach kommen? Danach? Gar nicht so lange her. Modern, modern. Vielleicht ja. Auch jetzt noch was. Sag, das ist nicht die inflationären Dinge. Also die Inflation ist nicht berücksichtigt. War auch dieses Jahr, ist dieses Jahr auch wieder Thema. Wird jedes Jahr im Moment Thema sein. An Weihnachten rundherum. Gibt auch Weihnachten. Mehrere, gibt auch mehrere Teile davon. Die Hard. Jetzt hat er wirklich an Stippleinsam gedacht, die typischen Filme, die man so an Weihnachten guckt. Ich hab dich mit, nein, es ist nicht, dass es was mit Weihnachten zu tun hat. Es ist nur rund um Weihnachten, dass diese Filme immer rauskommen werden in nächster Zeit. Ist also auch Star Wars dann. Ja, Star Wars 7 ist auf Platz 3. Ja. Danach eine Wiederauflage eines alten Klassikers, wo Jungs viel Spaß mit haben. Das hätte ich auch nicht sagen sollen. Ich weiß jetzt, dass wir Eis am Stiel durchgehen. Eis am Stiel. Ich hab nur kurz noch. Mit Tieren. Mit Tieren, auf die Jungs früher gestanden haben. Mit großen Tieren, mit sehr großen Tieren, die früher auch mal auf der Erde waren. Ach, Jurassic Park. Ja, Jurassic World, genau. Ja, also die neue Frage. Nicht inflationär. Ja, jetzt hören wir auf mit dem inflationär. Danach kommt etwas, was wir beide gut nicht kennen. Nicht aussagekräftig. Ja, danach kommt ein Filmstand, den wir beide gut kennen. Da will ich überhaupt nicht abbringen lassen. Ja, will ich auch nicht. Danach kommt ein Filmstand, den wir beide gut kennen. Ach so, König der Löwen? Nee, weil wir beide aus dem Comic-Bereich kommen. Ach so, Batman, The Dark Knight. Ja, schade. Nee, der ist gar nicht dabei. Wie jetzt? Nee, ist eine andere Filmschmiede. Oder anderes. Marvel. Ja, und zwar da natürlich der erste Avengers-Teil. Okay. Danach lasse ich nicht raten, weil ich das keine nichts dazu sagen kann. Weiß nur, es geht um Autos. Fast and the Furious 7. Mhm, kenn ich auch nicht. Danach gibt's nochmal den Avengers Age of Ultron kommt danach. Mhm. Danach gibt's den letzten Harry Potter-Teil. Dann kommt endlich ein Disney-Film, animiert. Welcher könnte sein? Ja, König der Löwen, hast du gesagt. Nee, der ist in den Top 10 nicht dabei, der ist später. So. Das war auch, ich hatte ja auch gesagt, der 2D-Film. Ne? Ja. Das ist jetzt ein 3D, der 3D-Film. Der großen natürlich. Und danach nochmal einen Film für uns beide, nämlich Iron Man 3. Das sind im Endeffekt die Top 10 aus Officebox Mojo. Du darfst natürlich nach der Sendung nochmal gerne recherchieren wegen deiner Inflation. Da gibt's einen schönen Podcast dazu. Der Explicator hat das irgendwann mal aufgeschlüsselt. Vielleicht finde ich die Folge auch wieder. Dann verlinke ich sie. Jetzt komm mal. Ich würde sagen, ich habe zwar noch ein, zwei Themen im Hinterkopf, aber ich würde einfach gerne mal, ich würde jetzt mal ein bisschen menscheln. Wir haben ja Weihnachten, ne? Ich menschel in Form von Milchbier. Ja, du menschelst. wie läuft denn bei dir eigentlich Weihnachten ab? So die klassischen Fragen haben wir noch gar nicht gestellt. Das müssen wir auch mal durchdeklinieren. Wie ist das so? Früher war es so, ich fange mal von früher an, ja. Da gab es den Weihnachtsmann. Mhm. Vorher. Wir sitzen nett beieinander, gucken drei Haselnüsse für Aschenbrödel oder sowas in der Art. Aber bei euch gibt es einen Weihnachtsmann. Rudi Rabe, der sich wundert, dass überall schneit, nur bei ihm nicht. Mhm. Und, bitte was? Bei euch gibt es den Weihnachtsmann an Heiligabend. Bei uns gab es den Weihnachtsmann früher. Gab es den, ja, ich rede ja von früher, Entschuldigung. Gab es den Weihnachtsmann von früher, ja. Mhm. Genau. Dann war dann immer so, entweder der Opa oder ein Bekannter oder ein Kollege vom Vater oder irgendwie so jemand. Mit einer echt gruseligen Weihnachtsmannmaske. Gib mal ein DDR-Weihnachtsmannmaske bei Google. Okay. Und erschreckt bitte nicht. Okay. So sahen die alle aus. Im Endeffekt die heutigen Clowns von dieser Clown. So ungefähr, ja, so ähnlich in die Richtung geht es. War so blatt und dann ging die aber auch echt um so eine Kante rum nach hinten. Alter. Und. Kein Wunder aus dem Auge. War ein bisschen gruselig. Dann habe ich aber irgendwann mal gefragt, warum hat denn der Weihnachtsmann dasselbe Hemd an wie Opa? Wie Opa? Ja, komisch. Naja, muss denselben Kleiderladen besuchen. Aber er hat auch einen Baum. Ja, den Baum hatten wir auch auf jeden Fall. Man hatte davor immer noch so ein bisschen, also es war damals gang und gäbe, dass jeder dann einzeln zum Weihnachtsmann praktisch gerufen wurde, ein Gedicht aufsagen musste beim ersten Geschenk oder irgendwas vorsingen musste oder. Ne? Heutzutage geht es dann relativ einfach vonstatten. Man sitzt auch gemütlich beieinander. Dann gibt es irgendwann Bescherung in Form, dass wir einfach die Geschenke unter den Baum legen und danach gibt es dann halt noch lecker Essen. Das gab es dann früher übrigens auch. Okay, was gab es früher? Früher gab es Würstchen mit Kartoffelsalat. Ah, immer. Heutzutage in meiner Wahlfamilie gibt es Wahl wie wählen, nicht Wahl wie Wale. Sehr gut. Um das nochmal klar. Ja, ja, ja. Gibt Elefanten mit. Schieb den Wal. Schieb den Wal. Du musst wieder an Hallis Elefantenmarsch denken die ganze Zeit. Ja. Gibt es dann Raclette. Okay. Ja. Also das, also was mich gerade noch interessiert, waren die Geschenke denn früher mega groß dann bei euch? Oder war das eher so kleinere Sachen oder was war das? Nee, es war schon auch so für jeden eher was Größeres und dann nochmal so ein bisschen was Kleineres hinterher. Mhm. Also von den Großeltern gab es damals zum Beispiel, da erinnere ich mich noch gerne daran, das erste Mal ein Abo über die Batman Animated, Batman Adventures Comic Serie, so rum. Ach, cool, das war cool. Da hat es bestimmt sehr gefreut, nehme ich mal. Ja, da habe ich mich gefreut. Das war dann für ein ganzes Jahr. Danach durfte ich dann verlängern, aber dann halt auf eigene Kappe quasi. Ja. Ich glaube, dann haben sie unsere Weihnachtsfeste wahrscheinlich gar nicht großartig unterschieden. Wir hatten aber statt dem Weihnachtsmann immer das Christkind. Mhm. Da habe ich mich dann auch jetzt gerade wieder gefragt. Klöckchen, ne? Genau, also bei uns war es einfach nur so, Christkind war einfach nur, weil die Mutti ist zu Hause geblieben und hat alles zusammengepackt. Mhm. Das, was wir natürlich nicht wussten, aber irgendwann natürlich rausgefunden haben. Aber ich frage mich gerade, ist das Christkind durch die Konfession geprägt? Wir sind jetzt katholisch, die haben an Christkind gedacht. Hat das was mit Konfession zu tun oder ist das in bestimmten Regionen in Deutschland so? Das weiß ich jetzt gar nicht. Also bei uns war es ja sowieso nicht ganz so kirchlich früher in der DDR. Das war eher so die Ausnahme. Es gab zwar natürlich auch, das Christspiel gab es. Wir waren auch einmal da, aber das war jetzt nie so. Ja, also es war halt bei uns halt einfach nicht so kirchlich angehaucht, so wie das vielleicht in eurer Region oder auch hier so gang und gäbe war. Ja. Von daher, das bei uns war das halt. Also ihr seid auch nicht so in die Kirche gegangen, logischerweise. Nee, also wir haben das einmal gemacht, um das mal mitzumachen und um das mal zu sehen. Und ja, aber ansonsten war das jetzt nie so. Also das Krippenspiel haben wir uns dann mal angeguckt, aber das war halt dann auch einmal und damit war gut. Und normalerweise war es dann eher so, dass man vorher nochmal so eine Art kleinen Weihnachtsspaziergang gemacht hat. Mhm. Wenn es jetzt nicht zu verschneit war. Früher gab es ja noch Schnee an Weihnachten. Ja, früher. Und ja, ansonsten, wie gesagt, hat man dann halt gemütlich beieinander gesessen und hat dann das vorweihnachtliche Programm quasi, sich Fernsehprogramm angeguckt. Ja, ich glaube, bei uns hat es. Und abends dann Traumschiff. Und dann Die Hard. Nee, Die Hard habe ich tatsächlich noch nie an Weihnachten geguckt. Oh, ich schon öfter. Ist bei mir kein anerkannter Weihnachtsfilm. Sehr schön. Ja, bei mir leider schon. Bei uns aber genau ähnlich wie bei dir, nur wir sind am Anfang früher, als wir Kinder waren, noch regelmäßig gegangen und haben uns immer gewundert, warum die Mutti nicht mitgeht, weil die Geschenke natürlich einpacken musste. Und hat sich dann so Ausreden einfallen lassen, sowas wie, ich habe heute Rückenschmerzen. Oh nee, oder ich bleib einfach, nee, die wurde einfach, okay. Ich muss noch kochen. Die Mutti geht einfach nicht mehr, wir wissen auch nicht warum. Die Mutti hat Kopfschmerzen. Die hat Kopfschmerzen. Die hat keine Lust. Und natürlich kamen wir dann zurück, dann mussten wir natürlich noch kurz warten, also jeder von uns, wir sind drei Kinder gewesen, vor allem mein Bruder ist immer mega nervös, bis heute hat es jetzt nicht gelegt, also und wir denken so, jetzt bist du doch mittlerweile 26, ist jetzt gut. Und dann wurden die Geschenke ausgepackt. Wieso nervös? Wegen den Geschenken? Ja, wegen den Geschenken, weil er was geschenkt kriegt. Okay. Ja gut, nicht ich meine, klar, Vorfreude. Genau, und ich habe dann auch immer, ich bin so der Geschenktyp, ich sag so, mir ist das wirklich egal, ich freue mich einfach über die Geste. Und das Gegenteil, meine Schwester, die kriegt von meiner Mutter jedes Jahr was geschenkt, was sie total scheiße findet. Und sie war so, toll, danke Mutter, super, schön. Und im Hintergrund weiß ich, oh Gott, das gibt gleich Familienkrieg, weil das Geschenk nicht toll ausfällt. Und dann ist das wieder, und ich habe dann auch so Sachen eingeführt, wieso, jetzt misse ich auch mal alle im Arm und sowas, weil normal ist es Geschenk, Geschenk, Geschenk, und dann wird das gegessen, was du schon gesagt hast. Es gab nämlich, ein bisschen weiter weg. Bei, okay. Dann gibt es das, was du schon gesagt hast, Kartoffelsalat mit Würstchen. Mhm. Und zum Glück hat sich das nicht lange überlebt, oder besser gesagt, es gab für mich immer eine Alternative mit, weil ich hasse Kartoffelsalat. Ich esse dann immer Pommes. Stimmt, der Basti hasst ja Kartoffelsalat. Überraschung, ne? Gut, dass ich die Würstchen esse, sonst wäre er ganz furchtbar. Und du erinnerst dich, ne? Das verstehe ich nicht. Wie kann man den Kartoffelsalat essen? Wie kann man den Kartoffelsalat nicht essen? Ja, ich verstehe es ja. Kartoffelsalat sieht für mich immer aus, als hätte das jemand schon mal gegessen und wieder in die Schüssel reingetan. Ja, ich hab immer so von Kartoffelsalat, mein Verhältnis zu Kartoffelsalat ist so, ganz lecker, tut niemandem weh, weißt du? ist so ein diplomatisches, diplomatisch verträgliches ein Schweizer Abendmahl. Essen halt. Aber das habe ich auch noch nicht erlebt, dass ich so eine. Ja gut, mein klar. Es soll auch Menschen geben, die kein Fleisch essen. Ja, können. Richtig, ja, klar. Auch die Menschen müssen leben. Ich will das ja auch gar nicht anprangern. Und natürlich ist es irgendwann auch zu Raclette geworden. Und ja. Raclette ist ja immer so schön, weil man immer sagen muss, ja, kannst du mir jetzt das geben? Und dann muss man halt miteinander auch sprechen. Ja. Und in willst du das ist Katzalz! Katzalz! Die Wurst! Und ich habe, das Lustige ist, du mal lieber den Mörsch. Ich habe über die Jahre so einen Spieltrieb entwickelt, immer super gerne Sachen zu spielen. Das wissen mittlerweile alle bei uns in der Familie. Also wird mittlerweile ein Weihnachten... Mit den Würfeln? Wir haben das mit den Würfeln haben wir auch gemacht, ja. Mit den Geschenkewürfeln? Ja. Ja. Haben wir auch gemacht, ja. Ja, okay. Immer eine 6 Würfel, damit man auspacken kann. Furchtbar. Aber ich habe danach haben wir auch immer jetzt mittlerweile spielen wir irgendwelche Kartenspiele, die ich mitgebracht habe. Und jeder weiß so, ja, der Basti, der will jetzt noch spielen. Ja, weil ich find's mega langweilig, da zu sitzen. Und dann, man kennt sich ja auch schon so. Und, bist immer noch fett? Ja, ich bin immer noch fett. Und du? Ja, ich arbeite, ja. Ach, arbeitest immer noch? Weiß man doch schon alles. Ja. Und das ist mir zu langweilig. Da brauche ich immer ein bisschen Action dabei. Ja, das ist eine gute Idee. Und kann ich auch nur empfehlen. Falls man also, sich kurz vor Krach steht, sollte man aber ein harmonisches Spiel spielen. Mensch, ärgere dich nicht. Nein. Und auch nicht Monopoly. Auch nicht, dann hast man einen. Und meistens bei uns dann der Vater. Der Vater kann gewinnen oder immer wenn er gewinnt, heißt, ja, der Vater, der will ja noch gewinnen. Ja. So ein Ehrgeizling. Ja, wir spielen auch ganz gern. Also ich weiß gar nicht, ob wir an Weihnachten auch schon spielen. Ja. Ich glaube, das ist auch schon vorgekommen, aber bei uns ist es dann eher an Silvester, wo wir dann spielen, tatsächlich. Okay. Wo es dann praktisch um die Fantasiewörter geht, ne, bei Skappel. Ja, das geht auch, das ist cool. Was? Was ist das doch kein Wort? Da steht doch ein Duden. Wort, ich guck. Heutzutage hat man ja schnell mal nachrecherchiert. Da ist ein Wort. Ja. Ja, Steffen, wir sitzen jetzt eigentlich hier und machen es ja genau falsch rum. Milchbär. Wir essen und trinken ja erst, aber wir haben die Geschenke noch gar nicht ausgepackt. Oh, jetzt habe ich wieder kein Geschenk. Und, Steffen, es ist ja die Weihnachtsausgabe. Und da habe ich mir natürlich was gedacht. Wieso sagt er mir das immer zu spät? Das ist doch, was ist das denn? Ich kann dir noch nicht sagen, dass Weihnachten ist. Das ist immer am 24. ich habe natürlich auch diesmal ein kleines Geschenk für dich. Das müssen wir mal fotografieren. Das ist mein Standard-Geschenkpapier für alle Geschenke, die ich habe. Das ist immer dieser dumme Elch mit der roten Nase seit Jahren. Ja, dann machen wir schnell noch ein Foto, bevor sie es auspackt. Ach so, ja. Ich habe davon, ich gehe mal kurz. Der Chef überbrückt so lange, diese peinliche Pause. Was muss ich denn da überbrücken? Ja, dass ich hier rübergehe und mir das Foto ein Handy schnappt. Tut mir jetzt schrecklich leid schon wieder und ist ultra peinlich, dass ich kein Geschenk für dich habe. Ach so, nee, das ist nicht schlimm. Also, ich freue mich einfach, weil... Jetzt brummt's hier, weil du dein Handy wahrscheinlich... Ja, kurzen Moment. Das hier ist das Standard-Geschenkpapier. Also, ich beschreibe es auch kurz, weil es jetzt blöd ist, dass ich ein Foto für euch gemacht habe. Es ist ein Elch auf grünem Grund mit einer roten Nase und weißem Geweih. Und das ist... Ich habe davon 10 Rollen zu Hause und die benutze ich jetzt schon seit mehreren Jahren. Du kannst natürlich mit Geräuschen schön auspacken und dir überlegen, was es ist. Also ich muss natürlich beschreiben, was Steffen macht. Ja. Stefan, mein neuer Podcast-Kollege. Ich habe einen neuen Namen bekommen. Der Steffen, der packt jetzt gerade. Ich habe einen neuen Namen bekommen. Ich bin ja eher so der Aufreiser. Was jetzt Geschenke hat er einen guten Gag gemacht. Muss ich schäbig lachen, kann erstmal 5 Minuten lang das Paket nicht aufmachen. Ja, weil hab ich auch. Das ist sogar relativ gut noch verpackt für mich, muss ich dazu sagen. Meine Geschenke sehen schlimmer aus. Frag meine Frau. Okay, ja, frag mich. Ja, frag mich mal. Weil ich kann das auch nicht. Und er packt jetzt gerade aus und dann schauen wir mal. Ja, ich habe natürlich die großen Befürchtungen. Ich muss jetzt mal schön die Elche angucken. Ich habe die großen Befürchtungen, dass er natürlich längst schon was hat. Das hat, aber ich habe jetzt auf Gedeih und Verderb mal geholt. Und er guckt jetzt gerade interessiert rein und reißt es auf. Was sag ich, ich bin der Aufreißer? Das ist ein richtiger Aufreißer, du. Das macht mich ja auch schon richtig an. Und zieht so ein bisschen. Das hab ich schon, aber das ist schön. Weil, ja, ich hab's mir schon fast gedacht. Pass auf, bei meinem ist nämlich die Nase schon abgebrochen und er war auch schon total verschmutzt. Und jetzt habe ich einen neuen, sehr cool. Also was er jetzt in der Hand hält, könnte er gerne es ist ein USB-Blech-Drive Goofy. Genau, das ist der Grund, liegt einfach daran, deswegen habe ich letztens, was willst du? Achso, nee, fotografieren, aber ja, gut. Ach so. Kannst du ja machen. Ja, kann ich ja machen, theoretisch. Ich habe ja auch ein Handy. Ich hatte Steffen letztens in Skype ganz awkward gefragt, das ist ansonsten meine Art, habe ich ihn gefragt, sag mal, kannst du mir mal sagen, was für Goofy-Figuren du hast? Oder so. Was für Figuren? Kannst du ja mal ein Foto schicken? Ach so, da, hat er natürlich das war nie echt, gemacht. Das also war echt, Ob der dann mit drauf gewesen wäre, ist aber sowieso fraglich, weil der wieder an einem Platz liegt, wo ich gar nicht weiß, wo er liegt. Okay. Und weil er halt schon beschädigt ist. Es gibt leider bei bestimmten Versandanbietern, die ich jetzt nennen möchte, leider nicht sehr viel Auswahl, was Goofy-Figuren betrifft. Und manche sind auch sehr, sehr teuer, muss ich einfach dazu sagen. Und fand den einfach so süß, dass ich gedacht habe, okay. Und als ich ihn bekommen habe, fand ich ihn jetzt gerade so süß, dass ich fast überlegt habe, ihn selber zu behalten, weil er so klein und süß ist. Oh. Aber habe gedacht, nein, ich weiß, dass der Steffen ja viel mehr mit einem Goofy Flash-USB-Stick anfangen kann. Wie viel Gigabyte hat er eigentlich? Das weiß ich zum Beispiel gar nicht. 8, genau. Und es war eigentlich klar zu erwarten. Warte mal, der Alte hat zumindest 8. Ja, 8 Gigabyte. Ich meine, ich hatte die große Wahrscheinlichkeit dass du das schon hast. Aber jetzt habe ich ja etwas hier gegeben, was wenigstens noch Nutzwert dazu hat, wenn du es schon gehabt hättest. Aber mein Gott, kann man die auch abschrauben? Nee, ne? Kann man den Goofy abschrauben und dann einfach die Figur nur behalten und den USB-Stick dann so benutzen? Nee, wahrscheinlich nicht. Das ist fest integriert, ne? Der USB-Stick ist praktisch unter dem Kopf. Ach, unter dem Kopf? Ich dachte, wir unten in den Beinen. Krass. Ja, das ist, kannst du mal. Steffen packt so, gerade aus. Mal knistert aus. Ein bisschen im Megalo. Es ist dieses komische Plastik, das hatten wir auch früher nicht. Da muss man sich die Finger aufschneiden. Ja, das ist bei mir bei Kopfhörerverpackung auch so furchtbar. Den haben wir auch heute wieder mal bekommen. Ich hasse dann, das. Dann schneidet man sich auch immer die ganze Zeit so in die Finger, hat man das Gefühl. Da gab es einen Mechanismus und wir hatten das. Das ist nicht die sogenannte frustfreie Verpackung, die es ja gerne bei Amazon gibt. Frustfreie Verpackung, das ist diese Scheißverpackung. Entschuldigung. Kein Problem. Ist ja nur ein Hotelzimmer. Zünd es an. Stimmt, wir zünd den Knaller. Dürfen wir ja randalieren. So. In der Zeit, während du noch ein bisschen das Ding beschreibst. Okay, dann ist klar, warum das nicht geht. Ich wollte auch mal die Kekse uns probieren lassen, weil wir haben ja auch Kekse mitgebracht. Oh, jetzt wird hier. Jetzt wird es ein bisschen weihnachtlich halt, ne? Ja, haben wir denn noch Themen sonst? Ich hatte zwar noch was auf meinem Themenzettel drauf, aber wir können auch gerne einfach noch ein bisschen plaudern. Wir haben Weininteros. Wo sind denn die Kekse? Du hattest das Apfelwein. Ja, der ist auch schon längst vorbei. Hast du die Kekse bei dir, kann das sein? Ich hatte doch die Kekse, glaube ich, da in meinem... Da liegen die Kekse. Kommst du dran? Der hat hier Elefantenmarsch. Noch mehr knistern. Und ich hoffe, ich habe die richtigen geholt. Ich habe nämlich von der Marke Milka, die ich jetzt einfach nenne. Es gibt auch andere Milka-Sorten. Es gibt auch andere Milka-Sorten. Es gibt auch andere Milka-Sorten. Habe ich mal. Es gibt nicht nur die Kekse, es gibt auch Nougat und. habe ich die Sensation-Cookies geholt mit weißer Füllung. Und ich war mir nicht mehr sicher. Es gibt auch die mit brauner Füllung. Es gibt auch die mit brauner Füllung, das ist wirklich wahr. Und. In Sachsen die mit brauner Füllung. Nee, die gibt es, da ist das ganze Land braun gefüllt. Entschuldigung. Und ich weiß nicht, ob das jetzt die gut schmecken sind. Ich muss mal probieren. Kann was. Ja. Noch ein bisschen Tee dazu. Noch ein bisschen Mango-Geschmack. Mango. Mango mag. Der Mango mag. Ich hoffe, dir gefällt das Geschenk, weil ich echt nicht wusste. Oh ja, doch. Ja. Aber das ist ja schon hartes. Aber trotzdem. Ich meine, wenn das andere kaputt ist mit dem Ding. Das ist gut. Dann nehme ich jetzt auch nie meinen Schlüsselbund. Den anderen habe ich tatsächlich an den Schlüsselbund gehangen. Und dadurch ist er dann irgendwann mal abgegangen. Da kommt jetzt ein Heim. Im Heim. Im Heim. Der Goofy muss irgendwann ins Heim. Irgendwann ist das Alter erreicht, wo der Goofy ins Heim muss. Ja, und so nach der Bescherung fängt meistens der Streit an, weil die Geschenke nicht gut genug waren oder man sich gegenseitig hasst. Ich freue mich sehr, sehr. Das freut mich auch. Aber leider habe ich mir noch nichts für dich. Ach so, nicht schlimm. Die muss ich mir echt mal aufschreiben. Weihnachten, kommt Weihnachten auch, ist auch immer, kommt doch immer überraschend. Wie Ostern, das ist... Ich fand, wir hatten ein schönes Podcast-Jahr. Ich will auch die Stimmung jetzt auch nicht ein bisschen kaputt machen, weil ich habe es die ganze Zeit im Hinterkopf gehabt. Trotzdem nochmal einen kleinen Appell zwischendurch durchzugeben. Der Steffen weiß das ja auch schon. Ich arbeite ja zurzeit, also schon seit gut einem Jahr, in einer Hilfsorganisation. Ich mache auch jetzt keine großartige Werbung dafür. Nur da wir vielleicht ja an Weihnachten noch, dreht mich jetzt runter. Okay. Da ich ja an Weihnachten traditionell, es ist einfach so, die meiste Zeit gespendet wird. Und jetzt natürlich andere Leute sagen werden, ja okay, warum spenden sie nur an Weihnachten? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass es das Weihnachtsfest gibt, weil dann gibt's auch zu dem Zeitpunkt Leute, die spenden. Mit Spenden meine ich natürlich auch nicht nur Geld spenden, ich meine auch Zeit spenden. Und das ist mir wichtig, wenn diese Ausgabe noch zu Weihnachten kommen sollte, aber es gilt auch für, wenn sie im neuen Jahr kommen sollte. Es gibt, wir reden hier immer schön über Nerd-Themen, wir trinken zuckige Getränke und so, es gibt Menschen auf der Welt, die haben so gut wie gar nichts, und in letzter Zeit durfte ich mir neben den Auseinandersetzungen zum Beispiel in Syrien haben wir uns bei uns auf der Arbeit vor allem auch mal mit jenen beschäftigt, die zurzeit eine ziemlich große Hungerkatastrophe haben, und hab mir Bilder angucken dürfen von verhungernden Kindern. Ist einfach so, damit wird man konfrontiert. Und damit möchte ich einfach nur sagen, es wäre schön, wenn die Menschen wissen, dass es auch, und wenn es auch nur in der Nähe hier ist in Deutschland, das muss auch nicht im Außerhalb sein, aber es gibt Menschen, denen geht es schlechter da draußen, entweder es ist sehr kalt oder sie sterben von oder sie haben Krieg. Und ich würde nur mich gerne freuen, wenn Leute das hier hören, wenn sie einfach nur mal überlegen, ob sie vielleicht, wenn sie keine Zeit haben, vielleicht einen kleinen Beitrag leisten, oder wenn sie sagen, okay, wir haben nicht das große Geld, vielleicht einfach nur, und wenn es in eine Suppenküche reingeht und Suppe austeilen ist, dann fände ich das einen schönen Beitrag. Das gilt eigentlich für das ganze Jahr, aber an Weihnachten findet das mehr Gehör nochmal, das weiß ich. Das ist nochmal mein kleiner Appell. Ich will jetzt auch nicht die Stimmung runterziehen, ich wollte es nur einfach mal sagen, weil ich mittlerweile dadurch, dass ich in so einer Organisation arbeite, auch an Weihnachten immer mehr damit konfrontiert werde und selber mir immer denke, wie gut können wir es haben, dass wir einen Tannenbaum haben, unter vier Wände haben, und uns ist, wir sind mal sogar überfressen davon. Davon haben andere nichts in der Welt. Und das einfach nochmal drüber nachdenken, fände ich ja einfach sehr wichtig. Ich finde es halt immer wieder wichtig, dass man sich so ein bisschen ins Gedächtnis ruft, wir leben hier sehr privilegiert. Ja. Das ist so. Also braucht keiner was anderes sagen. Natürlich haben wir alle unsere Probleme. Die einen haben mehr Probleme, die anderen weniger. Aber es gibt Menschen da draußen, die haben einfach das ultimative an Problemen. Also das ist, die wissen nicht, ob sie den nächsten Tag noch überleben und so weiter und so fort. Und insofern geht es uns hier doch standardmäßig sehr, sehr gut. Ja. Und das sollte man immer ein bisschen versuchen ins Gedächtnis zu rufen und dann mal an Leute zu denken, die denen es nicht so geht. Ja. Ja. Das ist nicht einfach abzutun mit, ja, die sind ja selbst schuld, sind sie halt nicht. Ja, das ist, das, man kann sich nicht raussuchen, wo man geboren wird oder genau, wo, auf welchen gottverdammt Winkel dieser Erde man aufwächst. Wir haben da Glück gehabt und andere haben das Glück nicht, und vielleicht kann man die ein bisschen unterstützen. Ja, das wäre auf jeden Fall toll. Da könnt ihr euch gerne überall draußen informieren. Es gibt genügend Stellen, wo ihr gucken könnt. Das nur mal zwischendurch. Das war mir nur mal wichtig, weil ich merke, dass mir das auch immer noch ein wichtiges Thema ist, und ich mache da sonst selten darauf aufmerksam, aber jetzt gerade ist, finde ich vor allem nochmal, es gibt auch Länder, in denen es halt sehr kalt ist und sowas, und zum Beispiel da auch an Weihnachten, die auch kurz vor dem Erfrierungstod sind, das ist ebenfalls genauso schlimm, wie ob es nur im Jemen Leute sind, die verhungern. Das sind halt Sachen, die gehen mir halt dementsprechend auch nah, und da sollte jeder mal sich überlegen, ob er vielleicht nochmal irgendwie was aufbringen kann. Aber okay, das nur mal so als kurzen Appell zwischendurch. Ich wollte damit jetzt nicht zu sehr zu ernst werden. Nee, ist in Ordnung. Genau, die letzten... so was muss man auch mal loswerden. Genau, die letzten paar Minuten, die wir jetzt noch haben, habe ich mir gedacht, ich hatte mir überlegt, dass ich auf jeden Fall, ich wollte eigentlich, wenn ich Zeit habe, so für Anfang des nächsten Jahres, wir haben ja, wie viele Episoden haben wir bis jetzt gemacht? Ich glaube 14, ne, oder 15. Ja, das müsste jetzt die 16. sagen. Ne? Die 16., genau. Ich wollte mir auf jeden Fall mal in nächster Zeit nochmal die ganzen Podcasts anhören und nochmal vielleicht irgendwann mal ein kleines Best-of schneiden, weil wir ja schon ein paar Dinger zusammen haben. Hatte ich eigentlich für diese Folge Lust, aber da ist ein bisschen was dazwischen gekommen, dass wir das so hinten dranhängen können. Aber ich möchte jetzt nicht die Auslieferung der Episode verhindern, indem der Mann auf mich wartet. Ich kenne mich. Das würde ich auf jeden Fall gerne nochmal irgendwann im nächsten Jahr, vielleicht Anfang des nächsten Jahres als Rückblick oder sowas mal reinbringen. Hätte ich Lust, können wir mal gucken. Und ansonsten freue ich mich, wenn es auch im nächsten Jahr wieder genug Themen gibt. Ich habe in unserem Trello. Themen laufen ja nicht aus. Richtig, ja. Da habe ich immer noch Themen offen, wie wir haben ja vorhin über Skyrim gesprochen zum Beispiel, dass ich jetzt gerade im Moment immer noch intensiv zocke, da würde ich gerne mal mit drüber reden. Oder andere Sachen, auch vor allem Musik hatten wir ja letztes Mal ja festgestellt. Was ist eigentlich dein Lieblingsweihnachtslied? Also was du Das ist doch ein guter Punkt. Was ist mein Lieblingsweihnachtslied? Gibt es da überhaupt eins? Nö, müsste ich jetzt. Ist jetzt keins, was ich jetzt auf Position einsetzen würde. Es ist dann so eher die Mischung. Okay. Ne? Wenn dann verschiedene Weihnachtslieder spielen und die auch so ein bisschen. Es gibt ein paar, die höre ich jetzt nicht so gern, aber es gibt ein. Die meisten höre ich eigentlich ganz gern. Ja. Von daher ist es dann eigentlich eher so die Mischung. Ich habe einen skurrilen Brauch. Jeden 23.12., also einen Tag vor Heiligabend. Also, Wem mag ich nicht. Genau, das wollte ich gerade sagen. Da höre ich mir den ganzen Tag das Lied Last Christmas an. Von morgens bis abends. Ja, das ist, irgendwie kriege ich das hin, dass ich das, dann höre ich es auch gar nicht mehr das ganze Jahr über. Mhm. Aber dann höre ich irgendwie, man kann es gut in Dauerschleife spielen, weil man es irgendwann nicht mehr hört. Mhm. Irgendwann ist es nur noch wie so ein Hintergrundgemurmel von sehr androgynen Männern. Mhm. In der Schneehütte. Er, George und Michael. Sind sie zusammen, George, Michael? Ja, also ich denke mal, da das ja auch, es wird ja keine End-Silvester-Folge geben, sondern das ist jetzt die letzte für 2016. 2016 war in Podcast-Form ein schönes Jahr, aber auch ein sehr anstrengendes Jahr. Ich bin froh, wenn es vorbei ist. Was sagst du? Jetzt müssen wir mal was wieder. Ja, ne? Ja. Ist schon ein bisschen viel Scheiße passiert, ne? Kann immer schon mal rumgehen, so ein Jahr. Und dieses Jahr war halt gerade was unseren popkulturellen Hintergrund angeht, doch ein bisschen arg bescheuert. Es ging ja schon gut los mit im Januar mit dem Tod von David Bowie. Ja, das stimmt, ja. Und all die ihm dann noch gefolgt sind, also Prince oder sei es Alan Rickman, sei es Bud Spencer. Oh ja. Das ist bestimmt noch der ein oder andere mehr, den ich jetzt vergessen habe. Achim Menzel. Ja. Das ist schon heftig, ja. Also wir kommen jetzt so in ein Alter, wo halt so die Ikonen aussterben. Die Jugendikonen aussterben, ja. Das ist tatsächlich so, ja. Wobei mir, so muss ich zugeben, am meisten immer noch Achim Menzel gesagt hat, weil natürlich die anderen. Wie? Ja klar, weil ich totaler Kalkofe-Fan bin. Ach so. Wie? Okay. Du kennst Prince und David Bowie nicht? Natürlich kenne ich die auch, aber es war nie meine Musik. Also ich habe die nie gehört, großartig. Ja, ja. Vielleicht ein, zwei Songs, die man so kennt. Man kennt so das Standardwerk, sag ich zumindest mal, ja, so ein bisschen, ein paar Sachen, aber Bohemian Rhapsody? Yes, Queen. Leicht werde ich heute. Das weißt du, habe ich gerade selber gemerkt. Ja, nee, das, also da gab es, 2014 war ja schon mal so ein Jahr, wo so extrem viel los war, was in der Hinsicht war, und letztes Jahr ging, glaube ich, sogar einigermaßen. Ich glaube, es war, also wenn man sich rückblickend betrachtet, im Gegensatz zu diesem Jahr, wo ja auch. Gut, dafür hat man letztes Jahr andere Probleme. Ja, ja, okay. Gut, die hat man ja dieses Jahr auch. Ja. Es mitgehend. Zudem sich diese auch noch, es müssen ja nicht immer nur Tode sein, es kann ja auch einfach sein, dass eine falsche Person an die Macht kommt, vielleicht. Ja, im nächsten Jahr designiert. Ein paar Idioten zu laut werden oder einfach so, ja. Das ist das ist immer problematisch, sowas. Ich finde, es ist so ein Jahr, dass man gut abfackeln könnte, aber abfackeln darf man nicht mehr, weil das ist mittlerweile, haben da andere Leute ihren Markenkern drauf. Ja, und das ist echt eher ein schlechter Markenkern, muss man einfach mal sagen. Richtig, ja. Ja. Was nimmst du dir vor für 2017? Nix. Ne? Ne. Bist du kein Vorsätze-Mensch? Habe ich irgendwann aufgegeben. Weil ich mir immer so festgestellt habe, alles, was du dir vornimmst, das wird eh nichts. Das kannst du vergessen. Ja, manche Sachen werden was, aber so diese guten Vorsätze, das halt nicht. Ja. Kevin, ich weiß, warum ich so Eier. Ich habe die Podcast-Empfehlung ganz vergessen, die müssen wir noch machen. Ja. Ja, warum hast du nicht gesagt? Ich denke die ganze Zeit, irgendwas vergesse ich die ganze Zeit. Das ist unser Höhepunkt, ist der Orgasmus. Eigentlich ist alles scheiße gewesen bis hierhin. Und jetzt kommt die Podcast-Empfehlung. Jetzt kommt die Podcast-Empfehlung. Steffen, ich glaube, du hast eine brillante Idee. Erzähl mal, du pitchst sie jetzt einfach mal. Los, pitch die, Mann. Oh Gott, ich kann nicht pitchen. Ich bin der schlechteste Pitcher überhaupt. Du bist aber auch ein richtiger Pitch. Passt auf, Freunde der Nacht. Passt. Der liebe Steffen hat da mal was ausprobiert. Der hat nämlich beim Podcast-Workshop oder auch bei den Podcast-Treffen vorher, also bei den Podcast-Stammtischen, ein bisschen was gelernt. Und da hat er ein wahnsinnig tolles, ich mag das nicht, wenn ich von mir in der dritten Person spreche. Also ich habe da ein wahnsinnig tolles eine Suchmaschine. Sag uns, was es ist. Es ist eine Suchmaschine empfohlen bekommen und kennenlernen dürfen, die nennt sich FYD. Mhm. Schreibt sich FYYD. Das ist die Podcast-Suchmaschine. Mhm. Mit dieser Podcast-Suchmaschine kann man unter anderem, wie der Name schon sagt, Podcasts suchen. Also man gibt zum Beispiel den Begriff Comic ein. Mhm. Das ist jetzt ja nun mal einer meiner Lebensbegriffe. Dezent. Und dann erscheinen erstmal so gewisse Podcasts, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Zum Beispiel Comic-Cookies, habe ich gehört. Ja, zum Beispiel. So. Ja. Und wenn man wahrscheinlich ein Nerd oder irgendwas einkommt, kommt ein Nerd und dann irgendwann auch vielleicht nur Etage 13. So. Das wollte ich hören, weil wir auch nichts mit Comics machen. So, jedenfalls habe ich mir da gedacht, da gibt es dann auch noch weitere schöne Tools innerhalb dieser Suchmaschine. Das eine Tool ist, man kann sich eine Sammlung erstellen. Eine Sammlung bedeutet, ich suche mir themenbezogene Podcasts raus und deren Feed sammle ich in einer Sammlung. Wie ein Podcatcher, also Pod-App-Programm. Im Grunde eine Art Podcatcher, nur halt in gesammelter Form von einer, eine Art Liste, wenn man das so will. So. Damit habe ich eine Liste erstellt, die sich auf Comics zum Thema, Podcast zum Thema Comic bezieht. So, jetzt haben wir's. Jetzt haben wir's. Richtig, also da sammle ich Podcasts aus Deutschland, das müsste ich vielleicht mal ein bisschen deutlicher deklarieren, die das Hauptthema Comics oder auch das Thema Comics auch nur streifen, also so ähnlich wie wir mit Etage 13 halt verschiedene Themen abdecken, gibt es ja auch andere Podcasts, die dasselbe tun und da halt auch Comics mit verarbeiten. Und solche Podcast-Feeds, also von Feeds von Podcast-Angeboten, die das in regelmäßiger Weise tun, finden sich in dieser Liste. Jetzt gibt es aber auch noch die Möglichkeit, dass zum Beispiel ein D-Radio-Wissen oder D-Radio-Kultur, in dem Fall dann eher. Also Deutschlandradio in dem Fall, ja. Deutschlandradio zum Beispiel eine Sendung macht über ein bestimmtes Comic-Album oder ein Feature macht über einen bestimmten Künstler. Oder der Podcast XY, der eigentlich überhaupt nichts mit Thema Comic am Hut hat normalerweise, aber einen gewissen Menschen interviewt, der mit Comics zu tun hat. Ein Beispiel ist da zum Beispiel der Podcast Durch die Gegend. Das ist ein Interview-Podcast und da werden wirklich die unterschiedlichsten Leute interviewt und da ist es jetzt auch schon zweimal dazu gekommen, dass auch Comic-Schaffende, also zum Beispiel der Flix und der Phil, die wurden da schon interviewt. Und solche Einzelepisoden mit Comic-Bezug sammle ich in einer anderen Sache, die nennt sich Kuration. Okay. Und die Kuration ist also genau nichts andere, also ist, im Grunde ist es was Ähnliches wie die Sammlung, nur dass ich in der Kuration halt wirklich einzelne Episoden zusammensammle. Nach einem Thema gestaffelt. Genau. Und eben in meinem Fall zum Thema Comic. Und diese Kuration lässt sich dann wiederum über einen eigenen Feed, die diese Kuration ausspuckt, abonnieren. Das heißt, jeder, der diesen Feed hat und einen Podcatcher hat, kann sich die Comics, die ich sozusagen zusammenstelle. Genau, also Episoden mit Comics. Podcast, natürlich, klar. Episoden mit Comics, die ich zusammenstelle, runterladen. Genau. Oder die kommt dann automatisch in den Podcatcher. Ja, cool. Das ist meine Podcast-Empfehlung. Das Ganze ist, wie gesagt, zu finden auf fyd.de und oder .com. Es wird verlinkt sein und genau. Und da lässt sich dann diese Kuration mit dem Namen Thema Comic abonnieren und da könnt ihr dann praktisch alle möglichen Episoden erhalten, die lose mit dem Thema Comic zu tun haben. Genau, schöne Idee. Guckt doch einfach mal auf FYYD und wenn euch Comics interessieren, könnt ihr nach der Kuration mal vom Steffen suchen. Immer verhaspel ich mich, wenn ich sowas offiziell hochtragendes... Hast du sehr schön gemacht. Doch, haben wir alle verstanden. Yeah. Geht mal auf FYYD und sucht mal, wenn ihr Comic-Interesse habt, mal nach Comics, da werdet ihr Steffens Sammlung und Kuration finden. Aber ihr könnt auch andere Sachen eingeben und wie ihr gemerkt habt, dann habt ihr vielleicht auch mal thematisch... Könnt euch auch selbst anmelden. Genau, das, also jeder kann sich da anmelden, kann sich einen Account erstellen und zu seinem Herzensthema Kuration erstellen oder hat auch Sammlungen. Cool. Ja. Finde ich eine gute Idee, vor allem diese Kurationssache, dass man thematisch das aufgewertet ist, weil sonst sucht man sich ja durch viele Podcasts durch, dann hat man da mal das Thema Zelda und vielleicht in einem anderen Podcast das Thema Zelda und so weiter und so fort als Beispiel. Finde ich schöne Sache. Achso, und man kann sich sogar auch suchen speichern, also wenn man das möchte. Okay. Wenn man jetzt nicht auf eine bestimmte Kuration sich nur auf die Kuration verlassen möchte, dann kann man auch einen bestimmten Suchbegriff eingeben. Auch eine App. Von Fyd? Ja. Nee, aber eine sehr, sehr gute mobile Seite. Okay, dann ist okay, ja. Und man kann sich da also auch App Vielleicht kommen die irgendwann noch, keine Ahnung. Ja, aber im Moment gibt es noch keine. Wie gesagt, man kann sich den Suchbegriff auch abspeichern, ähnlich wie das auch bei Google geht, wenn man sich dann einen Account erstellt. Und dann wird man halt per E-Mail informiert, sobald irgendwas Neues zu diesem Thema, genau. Genau. Okay, super. Ich habe auch weniger einen Podcast-Tipp, weil ich ein bisschen unsicher bin, was ich nicht schon alles vor mir gegeben habe. Ich habe mittlerweile fast keine mehr. Ich möchte nur darauf hinweisen, Tag der Aufzeichnung. Ich weiß gar nicht, welches Datum wir haben. Ich glaube, den 17. Moment. Ich habe es gleich. Der 16. 16. Gerade so. Genau, gerade noch so, der 16. Wird in der Nacht ab 0.50 Uhr die letzte Folge von Domian kommen. Jetzt werdet ihr natürlich sagen, gut, wenn der Podcast raus ist, interessiert mich das live nicht mehr. Darum geht's mir auch gar nicht. Ich möchte auf eine Seite hinweisen, die bis jetzt Domian die Treue gehalten hat, nämlich nachtlager.de. Mhm. Wir hatten schon mal Domian auch als Podcast hin. Eigentlich muss man Domian auch nicht mehr empfehlen, aber er hat in seiner Laufbahn ungefähr, ich glaube, es waren 22.000 Interviews geführt. Und die Seite nachtlager.de bereitet das Ganze in Audioform auch weitergehend nach hinten immer weiter audial auf. Das heißt, wenn man 20 Jahre das gemacht hat, hat man irgendwann 20 Jahre lang Podcast, 20 Jahre lang vielleicht Episoden zusammen. Das heißt, sehr viel Hörmaterial. Mhm. Wer bis jetzt noch nicht Domian gehört hat und sich mal einen anderen Einblick in Menschliches, und dabei geht's nicht immer um Menschen, die sich aus Hackfleisch, eine Vagina und Busen formen, sondern da gibt's auch andere Themen. Muss es aber auch wieder das Paradebeispiel bringen. Er hat selber in seiner vorletzten Sendung nochmal damit, wurde dann damit nochmal konfrontiert. Ich find's schade, dass er auch jetzt aufhört, das muss ich dazu sagen, aber, ich habe längst nicht alle Domian-Folgen gehört, dementsprechend, ich glaube, da wird man auch nochmal schnell fündig und es gibt da sehr, sehr interessante Anrufe. Ich hatte damals, glaube ich, auch erzählt, dass ich so einen Anruf im Kopf habe, wo eine Frau anruft, aber die war eigentlich ein Mann, der nur die Stimme verstellt hat, weil er eigentlich eine Frau war und wo ich dann so baff war, so, was? Das war die ganze Zeit ein Mann? Es war schon tontechnisch sehr interessant, aber da gibt's sehr viel krassere Anrufe, die mit Domian zu tun haben. Also Domian, wer mal gar nichts findet, Domian kann man zurückkaufen, das Archiv ist riesig. Nachtlager.de. Mhm. Das war's von mir. Steffen, Weihnachten geht in unsere Episode auf jeden Fall dem Ende hinzu. In Wirklichkeit müssen wir nach dieser Episode noch weiter in uns den Weihnachtsstress hingeben und mit falschen und hohen Erwartungen unserer zu Beschenkenden konfrontiert werden. Weihnachtsstreit aushalten, aber Weihnachten ist auch das Zeit der Liebe. Und jetzt lieben wir uns und machen einen Podcast zu. Ciao. Oh Gott. Nein, wir verabschieden uns. Das war die schlechteste Abmoderation, die ich jemals erlebt habe. Danke, wir uns zu machen im Podcast zu. Ja, man muss auch die Messer erstmal nach unten legen. Hallo, Prescott Schneider. Ihr macht mich fertig, ey. Ja, War ein schönes Jahr mit dir, was? War ein schönes Jahr auch mit dir, Steffen. Wir machen das Jahr abfackeln. Abfackeln, aber nicht unser Markenkern. Oh Mann. Ja, und damit wünschen. Auch jetzt Glühwein. Zu Hause darf sie mal ein kleines Päckchen aufmachen. Ja, wir sagen hier aus dem Achatstein Schalosch Hotel auf jeden Fall schöne Grüße in die Podcast-Welt. Ich muss ins Bett, zum Glück für die eins. Ja, nimm dir die andere Hälfte von meinem Bett. Nee, haben. Ich möchte es nicht. Okay. Ich wünsche euch auf jeden Fall von meiner Seite aus ein schönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch. Wir hören uns im nächsten Jahr wieder. Vielleicht sehen wir uns ja in der Etage 13, wie immer, eurem Stockwerk für viel Esprit und Schuspe. Und Steffen, jetzt darfst du. Du musst jetzt nochmal klären. Ich. Esprit ist eine Monomark. Grüße nochmal den Mangomark und sage. Mangomark und den Melonen-Friedrich, oder wie der hieß. Melonen-Paul. Melonen-Paul, wer ist das denn? Von Mallorca. Melona. Das wird scheiße. Ich kenne nur. Ich hätte jetzt auch Mallorca Jens sagen können. Ich kenne nur den Orangen-Abdul, den wir im Urlaub hatten. Orangen-Abdul hat immer gerufen. Komm her, Orange. Ja, genau, diese Typen meine ich halt. Ach, die meinst du? Okay, ja, bei mir ist Orange. Die laufen ja am Strand entlang. Ja. Und versuchen ihre Früchte feil zu bieten. Ja. Ja. Und einer davon ist halt der Mangomark. Der Mangomark. Ja, Orangen-Abdul hatten wir im Urlaub in der Türkei, da hieß es immer nur 1 Euro frisch, frisch, frisch, Saft, 1 Euro, frisch, frisch. Immer so in der Schallplatte, als wäre sie gesprungen. Mhm. Furchtbar. Ja, nein, wir hatten einen, der auf Mallorca, war das Mallorca oder wo war das? Melona. Also, was ist so ein paar Mal hintereinander? Das klingt wie so wieder nach oben. Melona. Denkst du vom Effekt her wie so ein Ferrari, der noch vorbeifährt? So ungefähr. Ja, damit ist sie verabschiedet und glücklich. Das war ein viel zu viel Mangomarsch. Ja, ich merke das schon. Ich verabschiede mich jetzt auch nicht mehr. Du musst dich nur ein bisschen triggern, dann geht das schon. Das geht schon. Steffen, verabschiede dich doch mal schön. Ich verabschiede mich. Der Rubikon ist überschritten, meine Damen und Herren. So war der Spruch. Das nächste Mal trinken wir Hindukusch. Ich sage mich, oh Gott, es ist zu spät. Ich bedanke mich recht herzlich bei unseren Hörern und verabschiede mich. Bleibt anständig, rutscht langsam. Ja, die üblichen Sprüche. Ja, was man sagt. Halt und Beinbruch. Habt euch alle lieb und steckt euch keine Silvesterrakete in den Hintern. Kleine Kinder und was? Was? Steckt euch keine Silvesterrakete in den Hintern. Steckt den Kindern keine Silvesterrakete in den Nacken. Oh Gott. Wir sagen jetzt auf 3 einfach tschüss. 3, tschüss. Tschüss. Sie verlassen Etage 13. So wird man jetzt aufnehmen, quasi. Okay, muss man das halt also auch jedes Mal vor irgendeinem hinhalten, oder was? Das wäre sinnvoll, ja. Und am besten so, dass du vorne reinredest. Das ist nicht vorne? Das also ist vorne? So. Ach so, ja, stimmt, das hat er in so die Richtung. So und dann ein bisschen ran halt, ne? Okay, habe ich verstanden. Das Ding nehmen wir das ist aber für dich blöd, weil du bist doch Fahrer, dann muss ich ja die ganze Zeit zu dir rüberhalten, wenn dann ich... Dann musst du halt mal zu mir rüberhalten, ja. Das ist ja wie unbequem. Ja, die anderen Geräte wollte ich jetzt nicht anschließen. Ist ja ein bisschen komisch aus. Dann sitzt man im kleinen Auto. Wir haben ein riesiges Mikrofon. Na gut, wir probieren das jetzt mal. Ich muss ja jetzt selber hinkriegen, dass ich nicht klinge wie eine Mini-Version von Hitler, wie sonst auf jeder Aufnahme. Deswegen versuche ich jetzt gerade, mich einzubringen. Der steuert das relativ gut automatisch. Echt? Das ist ja richtig gut. Getrollt. Ja, herzlich willkommen hier auf einer kleinen Autofahrt. Ihr habt richtig gehört. Ach, warum? Das schneiden wir doch mittendrin rein, oder? Ich kann eigentlich einfach so reden, als hätten wir... Ja. Machst du jetzt die Begrüßung? Ich würde jetzt die Begrüßung machen. Würdest du Begrüßung dann machen? Ja, klar. So unheimlich. Schön chronologisch. So, willst du chronologisch aufnehmen? Ja, klar. Oh mein Gott, damit du weniger beim Schneiden nachher zu tun hast. Ja, eben. Ich kenne auch dein Gehirn. Also. Mhm. Ja, die Mütze kannst du eigentlich so abnehmen während des Autos. Dabei wollte ich doch so schön weihnachtlich anfangen im Hotelzimmer. Aber gut. Och, Junge. Ja, wir nehmen jetzt mal einfach mal eine Begrüßung auf und vielleicht nehmen wir nachher einfach nochmal eine auf. Hallo, ja, hier ist die Begrüßung, hallo. Ich habe gerade Angst, Steffen macht einen auf dominant. So viel Zeit haben wir dann auch nicht. Willst du jetzt tu mal lieber die Möhrchen. Wie lange musst du dich eigentlich pegeln? Tu mal lieber die Möhrchen, Basti. Mehr, ne? Tu mal lieber die Möhrchen. Nein, er pegelt wirklich nicht mehr. Die Möhrchen. Ich mache Autix. Habe ich mir schon fast gedacht. Du bist ein bisschen übersteuert. Das ist aber so Basti-Krankheit eigentlich immer. Korrekt. Aber ein bisschen war ich auch gerade. Aber jetzt habe ich meinen Limiter gesetzt. Mal gucken, ob das funktioniert. Ja. Einfach mal schauen. Einfach mal gucken. Mal jeden Scheiß. Ich kann dich auch noch lauter drehen, wenn du möchtest. Also deine Kopfhörer. Ach so, nee. Das würde mich, glaube ich, irritieren. Ich bin so zufrieden. Bist du zufrieden? Ich bin so zufrieden mit meinem Leben. Und danke, Domian. Ich rufe später nochmal an. Ich will jetzt natürlich Psychologen durchgestellt werden. So, gut. Dann. Der Bestie hat gerade Taschentücher geholt. Jetzt kann man wichsen. Kennst du das, wenn man reinschnuft? Schnuff. Problem ist, ich glaube, man kann dich jetzt gar nicht hören. Ja, aber ich schnupf ja auch. Das kann keiner hören. Naja, gut, dann mach ich wieder alles, ne? Heute. Wir können hier das ganze Hotelzimmer zertrümmern. Boah. Heute benehmen wir uns wie die heute Rockstars. Heute machen wir das mal richtig. Heute lege ich mich mal mit der linken Seite aufs Bett. Ich bin richtig hart. Ich habe auf jeden Fall, eigentlich müssen wir ja zur Einstimmung weil ich ja jetzt mal so ein zweitägiges VS-Seminar hatte zum Thema Stimmtraining, müsste ich jetzt eigentlich so den Korken rausholen, uns beide in den Mund legen für deutliche Aussprache und dann auch noch... Das will aber keiner hören. Das stimmt nicht. Wir sollten eigentlich weiterhin rotzen und... Du findest nicht, dass Leute gerne hören würden, wenn ich das mache? Gasp! Gasp! Gasp! Das haben wir beim VS-Training die ganze Zeit gemacht. Und Bauchatmen. Vielleicht Bauchatmen kriegen wir noch hin. Vielleicht solltest du beim VHS-Training mal sagen, dass das Gasp übersteuert. Das Gasp übersteuert, ja. Auch mein Bauchatmen, das ist ganz wichtig. Damit man nämlich eine schöne, klare Stimme hat, muss man durch den Bauch atmen. Ich atme. Ja, wir atmen ja beide immer durch die Nase. Das hört man immer dann, wenn wir so machen. Monster. Gasp. Gasp. Gasp. So. Ja. Wir machen nochmal kurz aus. Ja, ja, ja, klar. Weil diese Outtakes will doch keiner hören. Ich finde die gut. Ja, so langsam, ja. Das, wie lange haben wir denn aufgenommen? Ich muss mir hier die, das war schon gut. Sie verlassen Etage 13. Sollten Sie außerhalb unseres Stockwerkes mit uns Kontakt aufnehmen wollen, besuchen Sie uns doch auf facebook.com. Die 13. Etage oder auf Twitter @die13etage. Alle weiteren Infos zum Podcast erhaltet ihr auf die13etage.de. Die 13. Etage ist eine Produktion von Steffen Liebschner und Bastian Richelzagen. Wir freuen uns über jeden Kommentar, Like oder Nachricht.